Ja, super. Das hat ja geklappt, war. Habe ich mich nicht entmutet und die ganze Begrüßung ins Leere gesprochen. Und weil ich so konzentriert war, habe ich nicht auf den Chat geguckt. Also probieren wir doch einfach nochmal das Ganze. Ja, wie ihr vielleicht sehen könnt, bin ich allein. Das liegt an verschiedenen Gründen. Der Chris musste länger arbeiten. Der kommt ein bisschen später. Ich hoffe bald. Dass der Solanum noch nicht da ist, verstehe ich selber nicht. Ja, der Abel und der Stapel haben sich abgemeldet. Die kommen ein bisschen später. Ich denke mal, die halt erst nach 9, der Chris hoffentlich bald, damit ich mir hier nicht den Mund fusselig rede. Ja, und vor lauter Aufregung, weil ich das alleine machen muss, habe ich also den Mute-Button nicht losgelassen hier und habe erstmal den ganzen Blödsinn in die Leere geredet. Willkommen, ja, willkommen beim Buchclub der kontrollierten Opposition, live aus der Deutschen Nationalbibliothek. Bei dem Stream heute sollten wir uns eigentlich über Bücher unterhalten, die uns auf unserem Lebensweg begleitet haben und uns vielleicht auch zu dem gemacht haben, was wir sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir uns alle einig, dass Bücher halt ein wichtiges Ding sind, wenn man als Kind, als Jugendlicher irgendwie die Grundsteine legen muss für ein kritisches Bewusstsein, für eine gewisse Kreativität und Fantasie, ohne die das Leben ziemlich traurig ist. Jetzt bin ich halt, alleine und kann schlecht mit mir selber reden. Es sei denn, ich lade mir irgendwie imaginäre Gäste ein. Herr Marsaffe, was soll dieser Blödsinn? Den Vortrag kann ich mir nicht weiter anhören. Ich als verstorbener Buchkritiker muss darauf bestehen, dass es hier um Bücher geht. Ja, natürlich, Bücher. Ja, also ich habe relativ früh mit dem Lesen angefangen. Und zwar ist das gewesen, weil mein Onkel hat mir irgendwann Asterix näher gebracht. Da war ich 4 oder so. Ich meine, es wäre Asterix und Kleopatra gewesen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und das ging dann damit weiter, dass meine Mutter mir das ständig vorlesen musste, weil ich mit 4 Jahren noch nicht lesen konnte. Ja, das hat meine Mutter wiederum so genervt, dass sie mir noch vor der Schule beigebracht hat, wie man Druckschrift liest. Und ab da habe ich alles verschlungen, was ich so in meine Nähe gekriegt habe. Also angefangen von wirklich, dass ich in Lexika gelesen habe, tagelang, oder die Fünf-Freunde-Reihe aus der Bücherei komplett irgendwie verschlungen habe und so. Egal, Hauptsache, es war bedruckt mit Buchstaben, dann hat es mich interessiert. Und ja, also ich habe auch nie verstehen können, dass Leute, also es gab ja immer um mich rum auch Leute, die gesagt haben, ach, Bücher, mache ich mir nichts draus oder das ist mir zu anstrengend oder in letzter Zeit halt auch oft, da gucke ich lieber ein Video. Ja. Oder das Hörbuch ist ja inzwischen auch groß in Mode, aber ich finde halt nichts ersetzt irgendwie so ein altes, nach Staub riechendes, angegilbtes Ding, dessen Einband man ansieht, wie oft das schon gelesen worden ist und wie lieb der Besitzer das jeweilige Buch hat. Ja, und ich habe hier, wie gesagt, einen Stapel liegen, also diesmal keine Chips, sondern Bücher, und ich nehme einfach mal das Letzte, was ich gelesen habe oder zu Ende gelesen habe, oben runter, und das ist American Gods von Neil Gaiman. Von Gaiman habe ich noch gar nicht so viel gelesen. Mir fällt der Name von dem anderen nicht ein, mit dem Dämonen und dem Engel, die irgendwie durch England kurven. Das habe ich noch vor Jahren gelesen, aber das American Gods hat mir ein Freund geschenkt, der weiß, wie sehr ich mich für Mythologie interessiere und für Fantasy-Literatur natürlich im Allgemeinen. Und hat mich sehr beeindruckt. Das Buch ist auch nochmal neu aufgelegt worden, praktisch. Das war, also er musste es kürzen für die Erstveröffentlichung der Neil Gaiman und hat jetzt nachträglich wieder die Teile eingefügt oder Teile eingefügt, die er einfügen wollte. Es geht um einen Mann namens Shadow, der wird aus dem Gefängnis entlassen und nach Jahren und freut sich drauf, irgendwie wieder ein normales Leben zu führen und nach Hause zu seiner Frau zurückzukehren. Und Er trifft dann im Flugzeug nach Hause, es spielt in Amerika, wie der Name schon sagt. Er trifft im Flugzeug nach Hause irgendwie dann einen Typ, der ihm einen Job anbietet, einen Mr. Wednesday. Ja. Und ab dann wird es ziemlich krass, weil seine Frau ist, er kann nicht zu seiner Frau zurückkehren, weil sie beim Fremdgehen mit seinem Fitnessstudio-Kumpel im Auto bei einem Unfall ums Leben gekommen ist und sein ganzes Leben zerbricht um ihn rum und er nimmt dann den Job von diesem Mr. Wednesday an, von dem sich halt später herausstellt, dass er ein nordischer Gott ist. Und zwar haben die Einwanderer die Götter mit nach Amerika gebracht, also von überall her. Und diese Götter müssen sich in Amerika jetzt mit dem neuen Gott, nämlich dem Konsum praktisch anlegen, weil sie immer unbedeutender werden und der Konsum immer wichtiger. Ja, ziemlich gutes Buch, finde ich. Wie gesagt, also man muss sich auch nicht wirklich für Mythologie jetzt besonders interessieren oder so. Ich habe es meiner Mutter geschenkt, von der ich weiß, die liest ab und zu mal was in die Richtung. Also sie kriegt von mir, weil sie gerne liest, halt immer mal einen Stephen King, auf den werden wir gleich auch noch zu sprechen kommen. Und den liest sie dann auch, aber normalerweise liest sie eher Krimis und so. Aber das hier hat ihr gut gefallen. Sie hat halt nur gemeint, das sei schon ziemlich blutig und brutal an manchen Stellen. Und das ist sicherlich so. Ja. Aber ja, also viele Figuren werde ich mich noch lange erinnern. Zum Beispiel den Mr. Tschernobok, ein Geisterwesen, ein Gott, keine Ahnung, aber der mit seinem Hammer herumgeht und den Leuten den Schädel einschlägt. Also, es sind schon schöne Figuren drin. Und es ist, ja, trotz des schweren Themas und so, habe ich auch gelacht an vielen Stellen. Also, das ist das, was ich als letztes gelesen habe. Man sieht schon so Fantasy, Science Fiction. Ich habe Stephen King erwähnt, das ist so meine Richtung. Hat damit angefangen, dass mir eine Tante mit 10 den Hobbit geschenkt hat. Damals noch diese DDV-Ausgabe mit so ganz merkwürdigen Illustrationen außen drauf, die ein Kind jetzt überhaupt nicht angeregt haben, irgendwie die Nase in das Buch zu stecken. Ja, und da hat das übel seinen Lauf genommen und kurz danach musste meine Mutter mir dann die berühmten drei grünen Bücher Herr der Ringe Klett-Cotta-Ausgabe kaufen und dann habe ich eigentlich nicht mehr aufgehört, Sachen in der Richtung zu konsumieren. Aber lass es ja erstmal guten Abend sagen zum Chris. Hallo Chris. Hi, guten Na? Abend. Ja. Puh, bin ich froh, dass du da bist. Fang schon an, einen trockenen Hals zu kriegen. Trink erstmal was. Ja, ich muss mir erstmal einen Chat öffnen und alles. Ich merke, was ihr da so alles von euch gebt. Bin ich denn hier frisch von der Arbeit? Direkt rein. Ja, wo war ich? Ach ja, Fantasy und Science Fiction, genau. Und das wiederum hat dann dazu geführt, dass ich mich natürlich für Computerspiele interessiert habe und am Ende bei Gamergate gelandet bin. Also praktisch schon meinen Weg vorgezeichnet. Dank meiner Tante. Ja, ich weiß nicht, du hattest ja eher so ein, ich habe vorhin schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das gleich gesagt habe oder in meinem, hast du es mitgekriegt, Chris? Ich habe erstmal Nee, mute bin irgendwie 3 gerade. Minuten vor mich hingeredet und dann in den Chat geguckt und mich gewundert, warum die Leute nichts hören. Ja, ich habe schon, glaube ich weiß nicht, in welcher Einleitung ich es erwähnt habe, in der ersten oder zweiten, dass es halt eher Sachbuchleute gibt und eher Belletristik-Leute so unter uns, weil du hattest ja gesagt, du liest eigentlich nur Sachbücher, ne? Ja, genau, also fast ausschließlich. Ja, aber warum kein Interesse an Romanen oder kein ausgeprägtes Interesse? Keine Ahnung, irgendwie habe ich da keine richtige Ausdauer für, irgendwie nach einer Zeit. Also auch die Sachen, die ich so gelesen habe, das meiste, also jetzt so von Romanen, das meiste sind irgendwelche Sachen, die auch verfilmt worden sind, wo ich dann mal wissen wollte, wie das Buch war quasi. Okay. Also sowas wie hier, ja, was habe ich da, Clockwork Orange zum Beispiel, habe ich mir mal Ah. durchgelesen, das Buch. Ja, ist auch ein gutes Buch. Ja. Ist ja auch ganz schön unterschiedlich teilweise. Oh, Solanum ist da. Solanum, du hast die Kamera an, ne? Ja, immer noch. Ja. Moment. Jetzt hier nicht mehr. Okay. Warte, jetzt wieder nicht. Jetzt sieht er okay aus. Er konnte den Feuermelder sehen. Mhm. Ja. Solado ist uns heute aus dem ländlichen Raum per Tablet zugeschaltet. Deswegen bitten wir die Zuhörer, auf eventuelle Schwankungen in der Tonqualität keine größere Rücksicht zu nehmen. Ja. Und über was habt ihr schon geredet? Ich habe erstmal ein bisschen monologisiert darüber, wie ich zum Lesen gekommen bin, habe das Buch vorgestellt, das ich als letztes gelesen habe, nämlich American Gods von Neil Gaiman. Und dann kam der Chris rein und dann kamst du rein, eigentlich mehr oder weniger. Ich hatte den Chris gerade gefragt, warum er eher Sachbücher liest und keine Romane oder wenig Romane. Ja, das war es eigentlich schon. Aber da würde ich gerne nochmal nachfragen, also du hast, also so wirklich, dass du einfach gesagt hättest, oder dir hat jemand ein Buch empfohlen oder so, hier liest doch mal Stephen King oder so, sowas hast du nie gemacht, Chris? Nee. Echt? Kann also ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wo man mich so in der Schule zu gezwungen hat. Ja, nicht, ja. Ja, keine Ahnung, die Bücher, die man mich in der Schule gezwungen hat, waren jetzt auch nicht alle furchtbar, aber ich bin eigentlich eher, also ich mag halt den Film ganz gerne so als Medium. Und für ausgedachte Sachen. Ja, aber ich finde ja, dass gerade Filme oft, wenn man die zuerst sieht, einem das so ein bisschen kaputt machen, weil man ja dann Figuren schon im Kopf hat. Ja? Also ich war froh, dass, also ich fand die Herr der Ringe-Filme gut und ich fand auch die Besetzung gut, aber ich bin froh, dass ich meine Figuren in meinem Kopf habe. Ne? Also meinen Gandalf und meinen Frodo und so. Na gut, ja. Ich stelle mir ehrlich gesagt fast nie wirklich bildlich was vor unter den Figuren, eher so ganz grobe Umrisse. Mm. Ja, das schon, aber irgendwie doch, wenn ich an sie denke, kann ich sie schon irgendwie sehen. Ja, also nicht visuell sehen, ja, so intuitiv. Ja, aber ja, so die Figur einfach. Du hast kein Bild, du hast eine intuitive Vorstellung von der Figur. Ja, aber das ist auch ein interessantes Thema, wie man Literatur überhaupt wahrnimmt, ja, und wie man sie verarbeitet. Also, weil jetzt ein Bild zeichnen könnte ich von meinem Gandalf auch nicht. Aber ich könnte sagen, wenn einer falsch ist, sozusagen. Ja, zum Beispiel schon als Kind fand ich den, da gab es ja diesen Zeichentrick Herr der Ringe von Ralph Bakshi von 78 und der hat mir gar nicht gefallen von den Figuren her. Also die Hobbits sahen schrecklich aus, der Gandalf sah irgendwie komisch aus. Ja. Hm. Aber da hatte ich Gott sei Dank auch das Buch schon gelesen vorher. Ja. Ja, mein Vater hat das aber auch, dass er fast nur noch Sachbücher liest. Hm. Ja, da habe ich ja. Geht da auch hin. Okay. Bin ich hier eher die Ausnahme in der Romanecke, weil Abel schätze ich auch eher als jemanden ein, der viel, viel Material halt an Sachbüchern liest. Ja. Ja, dann erzähl doch mal, was habt ihr denn als letztes gelesen? Chris, was war dein letztes Buch? Ja, also ich habe als letztes von Hamed Abdel Samad das Buch über den Koran gelesen. Das ist auch sehr interessant gewesen, auf jeden Fall. Also er gibt halt so ein bisschen die Geschichte wieder, unter der der Koran entstanden ist. Also wer das quasi alles zusammengesammelt hat und nach, ja, und wie so die einzelnen Teile quasi in die Biografie von Mohammed reinpassen. Dass auch zum Beispiel die Reihenfolge im Koran nicht die Reihenfolge ist, nach der die Leute eigentlich gehen. Also es gibt ja irgendwie so eine inoffizielle Art und Weise, wie was die meinen, was halt früher und was später war, also nach historischer Sicht. Und ja, es gibt ja dann diese Ansicht, dass quasi die späteren Sachen die früheren Sachen überschreiben. Und da gibt es ja dann quasi diese Mekka-Zeit und die Medina-Zeit. Von ja, der Koran ist auch gar nicht annähernd chronologisch angeordnet, ne? Das ist ja, das ist alles durcheinander, aber längste Geschichte, zuerst kürzeste Geschichte zuletzt. Abdel Samad gibt das halt alles genau wieder, was da wohin gehört und in welchen Bereichen zu welchen Abschnitten der Biografie von Mohammed halt die einzelnen Teile kommen und das ist alles ein bisschen thematisch sortiert. Also er spricht dann halt darüber, in dem Verhältnis, was der Koran sagt über die Frauen, was der Koran sagt über die Juden und so. Und dann halt die unterschiedlichen Sachen, meistens zwei sich widersprechende Sachen, halt eins aus der Mekka-Zeit, eins aus der Medina-Zeit. Und das eine ist dann meistens positiv und das andere nicht so. Ja, das muss man auf jeden Fall, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der da mitreden möchte, was Thema Islam angeht. Ist der Abdel Samad selber auch Muslim gewesen? Ja. Ja. Der war Muslim, Bruder. Echt? Der hat sogar von klein auf schon den Koran auswendig lernen müssen. So wie einer von diesen Leuten, die später mal da irgendwie Gelehrte sein sollen. Also das geht schon ganz früh los irgendwie. Sie das rezitieren müssen, alles. Ich glaube, sein Vater war Imam. Sein Vater war auch Imam, ja. Ja, genau. Ja gut, aber das ist ja auch wieder eine Möglichkeit, dass es halt genau in die andere Richtung geht, wie es bei ihm jetzt auch gegangen ist. Wenn du so in so einem Elternhaus aufwächst, in so einer Umgebung, dass du irgendwann, wenn du genug kritische Hirnmasse entwickelt hast, dann ausbrichst und sagst, ihr habt mich alle verarscht. Ja. Na gut, ist die Frage, ob das bei ihm passiert wäre, wenn er nicht wirklich zu den Extremisten geraten wäre und dann da halt abgestoßen worden wäre. Hm. Also die Extremisten im Islam nochmal, ne? Also ja. Moderate ist ja auch schon relativ hardcore. Hm. Ja, ich vergleiche es dann halt auch mit mir, der einfach dann mit 16 oder so irgendwie gesagt hat, ihr verarscht mich doch alle. Und dann halt auch dann eher eine ganze Zeit lang sehr Anti-Kirche eingestellt war. Und ja, ich meine, ich habe jetzt noch kein freundschaftliches Verhältnis zu der Institution, aber Ja, und Solanum hast du auch irgendwie, was hast du in letzter Zeit? Boah, ich bin gestern mit irgendwie dem 8. oder 9. Band von den alten Shadowrun-Romanen fertig geworden. Die arbeite ich so langsam durch, die sind ziemlich cool. Das fällt da ein bisschen so aus dem Rahmen. Ja, die haben wir in meiner Spieleladenzeit verkauft wie geschnitten Brot. Also die einzigen Bücher, die man kontinuierlich nachbestellen musste, waren die Shadowrun-Romane und manchmal so also Battletech-Zeug, aber... Ja. Ja, das war cool, weil das Setting noch ziemlich abgefahren und punkig und das haben sie dann ja in den späteren Editionen vom Spiel, ist das immer realistischer geworden und damit langweiliger für mich. Und der ganze Flair ist so ein bisschen weggefallen. Und ich lese die halt, weil ich möchte halt so ein bisschen den alten Flair mal erleben, den ihr da im Prinzip gehabt habt. Als die Matrix noch mit Steckern war und so weiter. Das ist so anachronistisch, wenn man es jetzt betrachtet. Ja. Und worum ging es in dem letzten? Was für ein Trollzauberer hat irgendwie Unsinn gemacht? Spielt in London und irgendein Megacorp hat den Ripper geklont. Und dann geht sie da halt rum und versuchen, diese Morde zu verhindern. Okay. Und ganz cool, sind coole Charaktere dabei auch. Also ich habe ja früher auch viel so Dungeons and Dragons Romane und so Kram gelesen, aber heute gehen diese ganzen Rollenspielbücher irgendwie mit wenigen Ausnahmen nicht mehr an mich, weil es echt so Fließbandware teilweise. Ich habe die Shadowruns selber nicht wirklich gelesen, weil das nicht so meine Baustelle war, aber vieles ist leider echt sehr nach Schema F gestrickt und in dem Bereich. Ja, die waren ja jetzt schon damals keine große literarische Meisterleistung, aber es waren zumindest coole Ideen drin. Du hast halt so gemerkt, hey, die haben Spaß an dem Setting und so weiter und das ist, keine Ahnung, irgendwann verläuft sich das halt so ein bisschen. Wenn so ein Setting halt älter wird. Ja, hier erwähnt auch jemand Star Wars Romane im Chat, das ist ja auch es gab ja damals irgendwie kurz nach den Originalfilmen gab es ja schon irgendwie so Versuche, Han Solo auf Star's End und so Bücher zu verkaufen mit angeblichen Star Wars Geschichten und es ist ja dann ab den 90ern komplett ausgeufert in dieses sogenannte Extended Universe, wo irgendwie jeder Furz... Ich hatte einen Mitbewohner, der war da riesen Fan von Und da hat ja auch R.A. Salvatore, der ja auch D&D-Autor war, der hat ja das Forgotten Realms, Vergessene Reiche in D&D gemacht. Der hat da mitgeschrieben, glaube ich. Und das soll richtig cool sein eigentlich. Also jetzt natürlich wahrscheinlich auch nicht alles, aber viel extrem coole Ideen wohl. Und die Community ist natürlich jetzt ziemlich angepisst, dass das alles out of continuity ist jetzt. Ja, klar. Aber sie bringen ja Sachen zurück. Also ich beschäftige mich da gar nicht so, aber ich habe auch in meiner Rollenspielrunde so einen, der völlig Star Wars ist. Und der sagt mir jetzt, dass zum Beispiel dieser Großadmiral Thrawn aus den Romanen von Timothy Zahn jetzt wieder Kanon ist, weil er in Rebels oder wie das heißt, aufgetaucht ist. Wie gesagt, Star Wars ist für mich eigentlich tot nach der Disneyfizierung. Deswegen beobachte ich das nicht mehr so genau. Ach, das war für mich schon mit den Episode 1 bis 3 eigentlich so. Ja, ich hatte jetzt, so einen leichten Hoffnungsschimmer. Jetzt habt ihr es blöd gemacht. Ich hatte den Hoffnungsschimmer, dass sie halt mit 7 was machen, dass das Ganze wieder rumreißen kann. Aber als ich dann schon gehört habe, dass J.J. Abrams das machen darf, war bei mir eigentlich der Ofen schon aus. Ja, na gut. Mal abwarten, wie sich's entwickelt. Kann ja immer noch spaßig werden. Es kommt ja jetzt ein Star Wars-Film jedes Jahr bis ans Ende der Zeit. Bis ans Ende unserer Zeit auf jeden Fall. Sie werden das melken, bis sie irre sind. Irgendwann werden sie anfangen, die Extended Universe-Romane zu verfilmen, weil sie da noch Material haben. Warte ab. Ich denke mal, so 20 Jahre wird sich das schon halten können mit dem Namen. Mit einem Film jedes Jahr. Naja, aber ansonsten, was weiß ich, was hatte ich? Das habe ich jetzt auch schon vor 2 Jahren oder so gelesen, aber da erinnere ich mich wieder immer wieder dran. Das war The Black Count heißt das. Also ich lese den meisten Kram, der auf Englisch rausgekommen ist, dann halt auch auf Englisch, wenn ich es kriege. Beziehungsweise halt, solange ich die Muttersprache kann, versuche ich es in der Muttersprache zu lesen. Aber The Black Count, das war halt so eins, das war eher ein faktisches Buch, aber halt super spannend, weil das geht um den echten Graf von Monte Cristo. Nämlich den Vater von Alexandre Dumas, dem Autor von Graf von Monte Cristo. Und das war ein Halbmulatto, Sohn einer Sklavin irgendwo in der Karibik oder so. Aber halt auch Sohn eines französischen Edelmannes. Und der ist dann eigentlich, wenn du Sohn eines Edelmannes, also wenn du Adel warst, bist du direkt als Offizier in die Armee rein, aber er ist in die Armee rein als normaler Rekrut. Einfach aus Prinzip. Also, und halt schon vor der Französischen Revolution. Und dann während der Französischen Revolution, beziehungsweise danach, ist er halt General geworden und war halt ein schwarzer General in Europa zu der Zeit. Also 1800. Und das ist halt eine ziemlich abgefahrene Geschichte halt von dem Typen. Und der muss halt legendär stark gewesen sein. Hat halt bei den Österreichern war er bekannt als der schwarze Teufel. Hat irgendwie mal im Prinzip einen engen Bergpass gegen ein Bataillon solo gehalten. Während sich seine Einheit hinter ihm zurückgezogen hat. Und dann haben sie halt nach dem Kampf praktisch haben sie geguckt in seine Kleidung und da steckten halt Kugeln in der Kleidung drin, aber hatten ihn nicht verletzt. Und um den ranken sich echt Legenden. Oder dass der halt, wenn der mit einem Pferd praktisch in den Stall geritten ist, konnte der sich angeblich an die Balken halten und dann einen Klimmzug mit dem Pferd machen. Und das halt festklemmen mit den Beinen. Und aber der ist dann halt auch mit Napoleon irgendwie auf den Ägyptenfeldzug gegangen. Der ist natürlich schief gegangen am Ende irgendwie. Und dann ist er bei einer Havarie in ein royalistisches Gebiet gekommen und da halt eingeknastet worden. Und die war natürlich der Krone loyal, die Krone gab es nicht mehr. Aber weil er halt französischer Revolutionist war, haben sie ihn halt festgesetzt. Und weil er halt im Prinzip ein Rivale von Napoleon war, hat Napoleon ihn da halt verrotten lassen. Und das hat dann Dumas aufgegriffen halt für sein Buch im Prinzip, dass dann dass der halt im Gefängnis rotten muss, weil seine Freunde ihn verraten haben. Hört sich auf jeden Fall nach einer super spannenden Geschichte an, die das Leben geschrieben hat. Ja, das ist total abgefahren. Also es gibt echt manchmal Schicksale, die gibt es halt nur einmal alle paar Millionen Leben. Ist er da aus der Gefangenschaft am Ende auch rausgekommen oder? Ja, oder hat er seinen Vater praktisch nie wieder gesehen? Der ist irgendwann freigekommen, aber der war nie wieder so fit. Der ist krank geworden im Gefängnis. Und der hatte da auch irgendeinen, der ihn halt anonym begünstigt hat, der ihm halt irgendwelche Bücher mit medizinischem Wissen halt zukommen hat lassen und Medizin und so weiter. Aber das war halt die Medizin von damals, also Säfte-Theorie. Insofern, das hat nicht so viel geholfen. Wir müssen ihn zur Ader lassen. Ja, so ungefähr. Und was weiß ich, ich kenne mich echt mit Säfte-Theorie nicht aus, aber die ist halt ziemlich aberwitzig. So mit, Phlegma und Sperme und Blut und so weiter. Und das muss alles im Gleichstand sein und so irgendwie sowas. Wenn du das Problem hast, dann ist das, weil du zu viel Spermium hast, dann musst du masturbieren. Und wenn das ist, dann ist das, weil du zu wenig hast, dann musst du aufhören zu masturbieren. Eieiei. Ja, und der ist dann halt relativ verarmt, glaube ich, gestorben. Ja, aber der war ein Marquis und dann später ein General. Und komisch, dass es da noch keine Verfilmung von gibt, ne? Bei all den. Ist ganz komisch. Also es gab auch mal ein Denkmal für den. Ich glaube, es gibt ein Denkmal in ganz Frankreich für den Typen. Was halt eigentlich so eine der abgefahrensten Storys aus ganz Frankreich ist. Und das ist auch interessant, halt mit so Menschenrechte technisch. Da merkst du, wie geil Frankreich war damals, was Menschenrechte anging. Weil Schwarze waren überall unter Menschen auf der Welt. Also außer jetzt in Afrika, ne? Aber in der westlichen Welt, da war das halt, ja, das waren die Neger und die sind halt eine Kuriosität, so ungefähr. Aber das ist ja vollkommen wahnwitzig, dass die irgendwie einen menschlichen Intellekt haben könnten oder sowas. Aber das französische Recht, also erstmal vor der französischen Revolution war halt, okay, nee, das ist ein Sohn von einem Adligen. Punkt. Und nach der französischen Revolution war es, jeder, der Fuß auf französischen Grund setzt, ist ein freier Mensch. Punkt. Da gibt es keine Diskussion. Und dann gab es halt echt Probleme, dass da irgendwelche Leute mit Sklavenboot gekommen sind. Sklaven dann einfach gesagt haben, das war so bei denen, dass jemand gesagt hat, oh nö, leck mich. haltet sie auf. Und dann, sorry, sind freie Menschen. ganz cool eigentlich. Also es zeigt halt, wie wichtig die aufklärerischen Werte der französischen Revolution waren auch. Ja, also, wie heißt der Autor und das Buch nochmal? Ich denke, das wird sicher ein paar Leute jetzt nochmal interessieren nach der Beschreibung. Den Autor habe ich vergessen, aber das Buch heißt The Black Count, beziehungsweise im Deutschen Der schwarze General. Das ist, das ist sehr cool. Hat Spaß gemacht zu lesen. weil halt auch dadurch, dass es diese Legenden um den Typen ranken, ist das halt fast wie so eine Heldensage zu lesen. Aber ist es in einem sachlichen Stil geschrieben oder ist es eine Handlung eingebettet? Das ist chronologisch, aber es ist total sachlich. Okay. Und die Handlung ergibt sich halt einfach aus dem Leben. Ja, klar. Ja, aber es gibt ja auch so Sachen, wo dann Biografien praktisch nacherzählt werden. Ne? Das meinte ich, das wollte ich unterschreiben. Also dieses. Da habe ich auch nicht so viel von, ehrlich gesagt. Ich habe keinen Bock mehr auf Based on a True Story. Das ist sowas von beschissen. Also wenn ihr die echte Geschichte erzählen wollt, dann erzählt die echte Geschichte. Wenn ihr eine Fiktionale erzählen wollt, dann erzählt eine Fiktionale. Naja, das kommt ein bisschen drauf an, finde ich. Also wenn es dem Film klar um eine Idee geht, ja, dann oder dem Buch klar um eine Idee geht bei der Fiktion und nicht so sehr die Figur im Vordergrund steht, dann finde ich das okay eigentlich. Ja. Aber meistens ist es nicht so. Meistens machen sie ja den Scheiß nur, weil sie zu faul sind, was wirklich Eigenes zu schreiben und weil halt Based on a True Story immer ein bisschen mehr Viewer bringt. Mhm. Ach ja, und was auch geil ist, ist, dass da so ein bisschen Kriegsgeschichte auch erzählt wird. Also warum die Französische Revolution kriegstechnisch ein total revolutionär war nochmal. Nämlich, dass zum ersten Mal Armeen wirklich funktioniert haben. Also so mit, okay, ihr wird jetzt kommuniziert, so. Also, und ja, auf Akkord. Und vorher war das halt so normal, okay, wir bringen uns jetzt hier in Position und die andere Armee, die wird jetzt so in der nächsten Woche auftauchen. Oder so, also im Extremfall. Und das gab es einfach unter Napoleon dann nicht mehr. Da hat das plötzlich funktioniert. War das das erste Mal, dass es eine moderne Militarisierung gegeben hat. Ja. Was natürlich auch mit den technischen Neuerungen der Zeit zusammenhängt. Also du klingst irgendwie immer mal wieder, schwankt dein Level. Ich weiß nicht, ob du daran was machen kannst, weil ich weiß, dass du Not-Tablet-Ausstattung hast, aber du... Macht das was? Hallo? Ja. Irgendwie komisch. Ja, sonst müssen wir damit leben. Ich wollte es nur nochmal sagen, falls die Möglichkeit... Ich glaube, manchmal dreht sich das Mikro einfach nur um. Ja, das solltest du vielleicht vermeiden, weil du wirst dann immer leiser und wieder lauter. Ja. Ja, also ich habe ja auch jetzt mal meine Sachbücher auf den Tisch gelegt vor mich. Sachbücher deshalb, weil es ist eigentlich alles die gleiche Richtung. Ich interessiere mich extrem, vorhin habe ich schon mal gesagt, für Mythologie und dann mit zusammen auch für Archäologie. Habe selber auch schon so ziemlich alle Traumorte, die ich so hatte, von Pergamon über Athen, Delphi und Mykene besucht irgendwie. Und lese super gerne Sachen über Archäologie-Geschichte im Endeffekt. Also nicht wirklich so sehr, also lese ich auch, klar, archäologische Sachen, aber Archäologie-Geschichte finde ich ein total spannendes Thema, wie das angefangen hat mit irgendwelchen Fürsten, die haben graben lassen oder halt, ja, wie das dann in Deutschland gab es dann diesen Limes-Verein, der sich darum gekümmert hat, die römischen Sachen auszugraben. Das erste Buch, was ich hier liegen habe, ist von Alain Schnapp und heißt Die Entdeckung der Vergangenheit, Ursprünge und Abenteuer der Archäologie. Und das ist ein ziemlich fantastisches Buch, weil es zeigt, dass es halt Archäologie nicht erst seit der Renaissance sozusagen gibt, sondern dass schon in der Antike die Könige zum Beispiel Archäologie betrieben haben, indem sie gesagt haben, hier, da hinten soll die Stadt meiner Vorfahren liegen oder der Gottkönige von früher und haben Leute dahin geschickt, um die auszugraben. Also allein das fand ich eine super spannende Geschichte und er beschreibt halt ganz viele Ausgrabungen und vor allem auch ja halt diese Wandlung vom Schatzgräber und Antikenhändler, der das ja am Anfang haben die ja gegraben, damit die Säulen oder die Marmorstatuen oder was auch immer dann wieder aufgestellt wurden in irgendwelchen fürstlichen Palästen. Also der Vatikan. Ja, ja, in manchen Ländern sicher. Ja. Und der Vatikan ist ja vollgestellt mit dem ganzen Zeug. Also die Sachen, die sie aus der Villa vom Nero rausgeholt haben oder in den Bädern gefunden haben oder ähnlichen. Ja. Und wie gesagt, also das ist leider kein billiges Buch, ist von Klett und dann noch Hardcover. Aber vielleicht gibt es inzwischen eine Taschenbuchausgabe sogar. Aber hier super interessantes Buch. Und dann liegt hier noch mein Standardwerk sozusagen. Das ist schon, von wann ist das im Original? Ich glaube aus den 40ern oder 50ern, ne? Nee, 60er. Okay, 67. Götter, Gräber und Gelehrte, das ist Roman der Archäologie, steht drauf. Und das ist dann so eine Sache, wo ein ganzer Abschnitt der Kulturgeschichte praktisch in Kurzgeschichten über die Entdeckung wichtiger Orte oder über gewisse wichtige Personen wie Schliemann oder Winkelmann, ja, einfach zusammengefasst sind. Und da steckt halt auch unheimlich viel drin über die Anfänge der ernsthaften Archäologie mit Beispielen aus allen Kulturen. Und dann habe ich hier noch liegen Traveling Heroes, Reisende Helden von Robin Lane Fox. Ich bin immer ein großer, also das ist eins der ersten Bücher, überhaupt war eine Ausgabe von Gustav Schwabs Sagen des klassischen Altertums. Das ist ein Standardwerk mit den römischen und griechischen Sagen drin, unter anderem auch die vom Trojanischen Krieg und die von Odysseus, die mich von Anfang an extrem fasziniert haben, vor allem Odysseus. Und in dem Traveling Heroes geht es darum, wie die Griechen, die wir heute so als die alten Griechen kennen, wie die entstanden sind praktisch aus der Umwelt, wo sie sich ihre Götter zusammengesammelt haben, wo sie ihre Geschichten abgeschrieben haben und so weiter und so fort. Und das wird unheimlich genau zeitlich eingeordnet, dadurch, dass der Robin Lane Fox halt auch die entsprechenden archäologischen Kenntnisse hat und einfach durch Scherben von Gefäßen praktisch wie eine Brotkrumenspur durchs Mittelmeer legen kann, wo die Griechen wann waren, ja? Weil das immer auch Händler waren. Und die haben auch ohne Ende Kolonien gegründet. Das heißt, man kann super genau halt schauen, wer ist von wo nach wo gereist und wann. Und das fasst er ganz toll zusammen in dem Buch. Ich lese gerade von ihm noch das klassische Altertum. Oder ich habe es jetzt hier nicht liegen. Das ist auch nochmal so eine Komplettzusammenfassung der Antike aus der Sicht von Kaiser Hadrian. Auch ein total klasse Buch. Ne? Ich weiß nicht, ich glaube, darin ist auch dieser Asterix schuld, den ich damals gekriegt habe. Ne? Mit 4 oder 5. Ne? Diese Vorliebe für Säulen und alles, was irgendwie mit Mythologie. Asterix ist da cool, natürlich. Ja. Habe ich vorhin erzählt, dass ich lesen lernen musste, weil meine Mutter mir das nicht mehr vorlesen wollte. Halt. Ja, na gut, ne? Comics vorlesen ist aber auch scheiß langweilig. Scheiße, ja. Nein, aber als 5-Jähriger habe ich das nicht eingesehen. Ja, Asterix. Asterix steht natürlich ja auch komplett. Also bis auf diese 4 scheußlichen Bände hier mit Majestia und der Sohn des Asterix und dem Scheißdreck. Oh. Ach, das letzte wirklich gute Asterix-Buch war doch, wie hieß es, bei den Belgiern. Also ich mochte die danach auch noch. Ja, aber das war das letzte, wo Goscinny dabei war und danach war irgendwie der geile Dialog weg. Also ich fand die Odyssee noch ziemlich gut eigentlich. Da, und diese, also so 3-4 Alben danach ging es noch für mich und dann ist es gekippt. Die neuen finde ich gar nicht so schlecht, aber... Ja, die sind wieder besser. Also, weil jetzt, Uderzo ist einfach kein guter Texter und die neuen fand ich wieder ganz lustig. Ja, aber sie übertreiben es für meinen Geschmack so ein bisschen mit der Imitation. Also mal gucken, was da draus wird. Ich gebe ihnen auf jeden Fall eine Chance, weil sie haben mich anständig unterhalten für mein Geld. Da will ich nicht meckern. Aber es ist halt sowas wie die Tour de France oder bei den Spaniern oder Kleopatra, sowas. Oder Trabantenstadt, ach du meine Scheiße. Könnte ich heute noch Tränen lachen beim immer wieder lesen. Meine Lieblingsdinger sind ja als Legionär, wo sie dann diese total abgefahrene Truppe aus allen Teilen des Römischen Reiches haben, halt mit einem Boten, mit einem Ägypter, der eigentlich denkt, das ist ein Notfall, wo er ankommt. Einfach als Legionär sein, ein Brite und so weiter, und dann haben die halt alle Nationalitäten mit ihren Eigenarten und so weiter, machen da die ganze Zeit Witze drüber. Ja. Das war, und da, wie sie da ihre Chefs verarschen und so weiter in der Legion, das ist super. Ja, das ist aber auch immer, wenn jemand irgendwie traurig ist, sage ich auch immer, du wirst deine Liebste schon wiederfinden. Ich klopfe ihm freundlich auf den Rücken. Ja, das ist. Ist schon krass. Das hat mich auch, das ist sowas, ich meine, das hat mich durch mein ganzes Leben im Endeffekt begleitet. Ja. Also, das ist wahrscheinlich die erste, sozusagen, das erste unten auf meiner Literaturliste. Das ist schon lustig. Das ist auch immer, wenn ich irgendeinem Wort sage und das mit T beginnt, dann ist immer, ja, mit T, wie Tini oder Naus, der Tonreferent. Wie ist es mit dir und Asterix, Chris? Ist gemuttet. Ja, ich habe irgendwann mal die Zeichentrickfilme gesehen und meine Mutter hatte auch lauter von diesen Comics, aber ja, guilty casual. Mich nicht interessiert. Echt? Auch Comics haben dich auch komplett gar nicht interessiert? Auch keine? Nee. Mickey Mouse oder was damals so? Ne? Zeichentrickserie fand ich okay, aber die Comics haben mich nicht interessiert, nee. Abgefahren, echt. Der Humor ist einfach ein bisschen zu abgehoben für dich wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich überhalb, über deinem Intellekt. Wahrscheinlich, ja. Das wird die Erklärung sein, die einzige. Das ist die einzige mögliche Erklärung. Hurra! Ja. Ja, das ist ja, aber ist dann auch schwer, mit dir über Bücher zu reden, Chris, muss ich jetzt schon mal sagen. Naja, also ich könnte noch ein paar nennen, die ich. Ja, ja, nee, klar, hau rein. Also was ich zum Beispiel mal. Volk ohne Raum, Haie Safari. Was sind das für Comics? Ja, also welche Bücher ich zum Beispiel fast alle lese, sind die von John Ronson. Das ist der von Männer, die auf Ziegen starren zum Beispiel. Also sind ja schon viele von seinen Reportagen immer so schullige Reportagen. Sind ja auch schon verfilmt worden, quasi als Fiktion, Film dann halt basierend auf dem wahren Kern da drin. Und von dem ist zum Beispiel ganz interessant das Buch The Psychopath Test, wo er quasi sich dem aktuellen Stand der Forschung zum, was halt die Leute zum Psychopathen macht, so ein bisschen widmet. Das ist ganz gut. Und was ich auch viel lese, sind die Bücher von Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell ist ein sehr sehr einflussreicher Autor. Also viele von den Sachen, die der so geschrieben hat, werden auch umgewandelt also richten Leute Politik nach aus. Der schreibt halt immer über irgendwelche, also hält immer Ausschau nach irgendwelchen Studien, die ganz interessant sind, nicht so bekannt sind, und von dem, auf dem baut zum Beispiel diese Broken Windows Theorie auf eine Sache, die der sich mal überlegt hat. Und das letzte Buch, was ich von dem gelesen habe, war David and Goliath. Und da geht es so ein bisschen um die, dass häufig Leute, die eigentlich nicht die besten Voraussetzungen haben, was die halt trotzdem erfolgreich macht, der Vorsteller drin. Also es ist zum Beispiel so, dass viele, viele Leute, die riesen Firmen aufgebaut haben, große Konzerne, sind zum Beispiel auffallend häufig Legastheniker, also können ganz schlecht lesen und so. Und er versucht dann halt so ein bisschen sich zu überlegen, was halt diese scheinbaren Nachteile für Vorteile bringen können. Also zum Beispiel bei den Legasthenikern, dass sie dann halt schon früh Allianzen schmieden müssen mit den Leuten in ihrer Umgebung, um das halt eben irgendwie auszugleichen. Und das sind dann halt wieder Qualitäten, die für so eine Führungspersönlichkeit dann gut sind, wenn die früh ausgearbeitet werden, wo die Leute dann da in diesen Punkten dann das alles übertreffen. Also es ist auch wieder ein sehr interessantes Buch. Hm? Ist der Psychologe? Malcolm Gladwell ist, weiß ich gar nicht, was der von Beruf ist, aber der ist auf jeden Fall auch der Chef bei irgendeiner größeren Zeitung. Ich glaube bei beim New Yorker, genau. Ja. Da ist irgendwie der Chef-Editor oder so. Also ja, ja. Als Journalist arbeitet er auch viel halt. Habe ihn mir gerade mal bei Wikipedia aufgerufen. Seine Grades, also seine Noten waren nicht gut genug für die Graduate School. Und dann hat er sich als Journalist beworben, ist genommen worden und ja, hat Karriere gemacht. Quereinsteiger, also jemand, der einfach ohne Ausbildung gezeigt hat, dass er was kann und damit ja. Erfolg hat. Cool. Ja, ich glaube, da gibt es viele Menschen, die das eigentlich machen könnten. Aber wo ich nicht. Es gibt TED-Talks von denen, die man sich mal eben angucken kann. Ah, Paradigm Shift. Viele Sachen beleuchtet, die ihm so untergekommen sind. Also häufig sind halt so die, wo das, was er dann, also er sucht halt häufig nach so kleinen Studien, die eine interessante Prämisse haben und dazu Vorstellern näher und so viele von seinen, zum Beispiel hat er mal ein Essay geschrieben über so eine Studie, wo jemand ausgerechnet hat, was ein Obdachloser kostet. Da hat man jemand mal ausgerechnet für einen Obdachlosen exemplarisch in New York, was diese ganzen, also jedes Mal, wenn irgendwie sein Müll weggeräumt werden muss und so ein Zeug, und wenn die Polizei kommt, lauter so ein Kram, das alles zusammengerechnet und ist hinterher auf $1 Million gekommen über einen Zeitraum von 10 Jahren oder so. Und dann haben sie das halt verglichen mit, was eine Unterbringung kosten würde. Einfach so quasi so eine Obdachlosenunterkunft, wo man quasi niedrigschwellig einfach ein Zimmer sich kriegen kann ohne Geld. Und das wäre halt eben wesentlich günstiger. Und das hat halt auch dazu geführt, dass es in vielen Städten dann halt Initiativen gab, wo man dann gesagt hat, so ja, es ist besser, wenn wir jetzt einfach irgendwie von der Stadt ein Haus bauen und da kann sich dann jeder quasi einen Schlüssel holen einfach und sich da so ein Zimmer nehmen für umsonst. Das kommt uns günstiger, als wenn wir die Leute auf der Straße versorgen müssen wegen dieser Studie halt. Und weil Malcolm Gladwell die dann halt berühmt gemacht hat, diese Studie. Ja, das sind ja ähnliche Argumente wie bei Gefängnissen, die nicht auf Rehabilitation setzen. Weil das einfach die Kosten für den Staat extrem werden irgendwann. Und wenn die halt mehr Geld praktisch investieren, um halt die Leute zu rehabilitieren, dass die halt auch ordentlich wieder in die Arbeitswelt einsteigen können, dass das dann halt dazu führt, dass der Staat unterm Strich Geld einspart. Ja, also wenn man sich halt für Politik interessiert, sollte man den auf jeden Fall mal lesen. Ja. Ach ja, apropos Politik, ich habe ja Slavoj Žižek gelesen, ein Pamphlet, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß jetzt, das war eins der jüngsten zu der Flüchtlingssache. Der ist sehr polemisch. Ich war etwas enttäuscht, leider. Ja, ich weiß bei dem nie so, ob ich einfach da an jemanden gerate, der versucht, mich tot zu labern. Oder, also er hat hier und da mal Sachen, die schon Sinn machen und so, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich habe so ein hergeschneidetes Journalismus vor mir, der Philosophie vor mir. Ja, also, ja, ne, trollt er gerade, trollt ja. Aber dann sagt er halt auch wieder Sachen, die vollkommen nachvollziehbar und genial einfach formuliert sind. Ja, aber das sind dann wieder oft halt so Großmutterweisheiten, die er dann so bringt. Ja, das stimmt. Also es ist halt sehr, es ist zu einfach gestrickt, fand ich. Also das Ding, was ich diesen Precht, den alle so hochgejubelt haben. Das ist auch so ein Kalenderspruchabschreiber, finde ich. Dieser Philosoph da. Hm. Ja, das ganz ehrlich, ich fand das furchtbar langweilig, den anzugucken. Also er war ja dauernd in irgendwelchen Talkshows. Zu der Zeit war ich noch in einem Haushalt beim Fernseher. Da zieht Helge Schneider in jedem Fall vor. Also. Ja. Ja, lieber irgendein bekloppten Satiriker, der haut genug Wahrheit raus. War ein gutes Stichwort auf jeden Fall, was ich auch empfehlen kann, ist, weil der Precht hat nämlich ja damals, es gab ja mal das philosophische Quartett, das habe ich sehr gerne geguckt, mit Rüdiger Safranski und wie heißt der andere hier? Fällt mir nicht ein, der Name. Aber so ein anderer deutscher Philosoph auf jeden Fall. Sloterdijk, genau. Und Rüdiger Safranski hat eine sehr gute Biografie über Nietzsche geschrieben. Die er hat auch schon ein sehr gutes Buch über die Romantik geschrieben, will ich an dieser Stelle. Zwar schon ein paar Jahre alt, aber das habe ich mir damals einfach mal gekauft, so aus Interesse, weil ich mehr über Nietzsche wissen wollte. Und es ist auf jeden Fall sehr interessant, weil er halt auch da wieder so die Lebensstationen von Nietzsche immer verknüpft mit seiner Philosophie. Und das ist halt eine ganz interessante Art, so eine Biografie zu schreiben und gleichzeitig halt das Denken von Nietzsche zu vermitteln. Ja, so ein bisschen psychoanalytisch, ne? Ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier nur noch Romane liegen. Ich weiß nicht, ich habe ja als Teenager praktisch angefangen, dann Fantasy-Kram zu lesen. Bin relativ spät, also so Holbein-Kram. Wow. Oh, er hat das böse Wort gesagt. Oh, ja. Mein Kopf tut weh. Ganz toll, so als das die ersten Fantasy-Bücher waren, die ich gelesen habe. Ja, ich habe die Scheiße auch gelesen. Dann irgendwann ist mir aufgefallen, hey Moment, ich kann ganze Absätze überspringen und weiß trotzdem, was da steht. einfach intuitiv so, ah ja, jetzt schreibt er so ungefähr das, ah ja, hat er gerade geschrieben. Und Herr der Ringe zum Beispiel habe ich erst relativ spät gelesen. Und keine Ahnung, mittlerweile lese ich fast kein Fantasy mehr. Das, oder ja, ich würde eher noch Sci-Fi lesen, ehrlich gesagt. Also, ja. Sachen irgendwie zu abgedroschen. Ja, Hard Fantasy habe ich auch lange nicht mehr gelesen. Also. Es gibt noch zwei Reihen, wo ich noch dranhänge. Das eine ist Joe Abercrombie, die First Law Reihe praktisch. Das ist sehr cool. Also das ist so ein dunkles Fantasy-Setting. So ein bisschen Game of Thrones-mäßig, aber ich finde es geiler. Weil mir die Charaktere lieber gefallen. Und ja, das kann ich auch jedem empfehlen. Auf Deutsch sind das die Klingenromane, weil auch ein großer Fehler in der Übersetzung von Fantasy. Die nehmen sich nie, also die zahlen für die Übersetzung vom Buch, aber anscheinend nicht für die Übersetzung vom Titel. Und dann sitzt da immer irgendein Arschloch und denkt sich irgendeinen Scheißtitel aus. Weil bei der Reihe zum Beispiel ist das, also das ist super geschrieben. Du kannst praktisch erkennen daran, welche Redearten die Leute benutzen, wo die herkommen in dieser Welt und kriegst da halt ein super gutes Gefühl für. Und es ist super tolle Welt, politisch, magisch praktisch, super lange Weltgeschichte, wo halt auch irgendwelche Unsterblichen seit tausenden Jahren ihre Ränkelspiele spielen. Und dann kommt, ist der Titel vom ersten Buch ist, oder was war das? The Blade Itself. Also halt die Klinge an sich. Übersetzt Kriegsklingen. Oh, Kacke. Da tut einem alles weh. Dann zweites Buch, When They Are Hanged. Feuerklingen. Ah, geh sterben. Hier fragt jemand im Chat, ob das von Ted Williams ist. Nee, das ist Joe Abercrombie. Also wie Abercrombie und Fitch. Nur halt, er der ist auf Twitter irgendwie. Aber ja, einfach googeln, Kriegsklingen oder First Law. Und drittes Buch, The Last Argument of Kings. Königsklingen. Ja, aber das immer so weiter. Das war ja damals schon Spaß, als ich noch im Spieleladen gearbeitet habe. Da kam gerade die D&D-Edition von Amigo raus in Deutschland. Und da hatten sie alle Eigennamen eingedeutscht. Da ist dir schwindelig von geworden. Da waren die Leute dann halt nicht in Innsbar, sondern in Herbergsbad. Ich meine, es passt, aber es ist so clunky. Es tut so weh. Stört mich ja bei Game of Thrones, dass sie das teilweise gemacht haben und nicht überall. Also zum Beispiel, sie haben, was war das? Heißt King's Landing im Deutschen? King's Landing? Ich habe keine Ahnung, ich bin kein. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber. Teilweise sind sie, glaube ich, so ein bisschen eingedeutscht. Und dann haben wir aber Winterfell. Und das soll einfach Winterberg heißen. Ich will ja schon anfangen, damit die einzudeutschen. Verdammt nochmal. Ist nordisch für Berg. Sie nehmen Winterfell. Moment, wirst du wieder ein bisschen schlechter von der Qualität. Ja, sorry, ich habe nichts verändert. Ich wollte es nur sagen. Ist vielleicht ja, alles, was du sagst, fängt irgendwie an und klingt so wie, als würde jemand ins Telefon sprechen und dann zum Ende des Satzes hin klingt es klar und deutlich. Das ist komisch irgendwie. Ja, ich glaube, das kompensiert mich irgendwie ganz komisch. Jetzt gerade der Satz war einwandfrei. Ich halte mal das Mikrofon hier ein bisschen weiter weg. Das ist ja so ein komisches Headset-Mikrofon vom Handy. Nee, und das andere Fantasy-Ding, was ich noch lese, ist von Patrick Rothfuss oder Rothfuss, keine Ahnung, wie sich das ausspringt, Rotfuß, mit Doppel-S geschrieben, die Königsmörder-Trilogie, Kingkiller Chronicles. Das auch einfach nur, weil das ist so toll schön geschrieben und der hat so einen Spaß am Worldbuilding. Also, dass der sich halt wirklich, der überlegt sich, okay, hier möchte ich eine große Stadt hinmachen. Gut. Welche Sachen müssten einfach nur geologisch da sein, dass ich hier eine große Stadt im Mittelalter bilden kann? Na okay, gut, wir brauchen einen Fluss, wir brauchen große Handelswege, also und daran halt die Karte praktisch aufbauen. Und das ist halt, der macht es schön komplex, die Charaktere machen Spaß und wobei der ist ein bisschen zu, man merkt, dass der so selbst so ein Fanboy ist. Und dadurch wird das halt teilweise ein bisschen zu sehr in Richtung Fanfiction, so mit overpowered und so. Nee, sowas mag ich ja gar nicht. Aber lies das mal, es macht echt Spaß. Also ist gut geschrieben. Das fängt erst im zweiten Buch an, dass das ein bisschen Übermaß nimmt, wo der halt, weil die Hauptfigur ist halt ein Magier und ein Musiker und beides halt sehr gut. Mhm. Und dann im dritten Buch fängt er noch an, dass der Martial Arts lernt. Und das, da ging es wieder zu weit. Mary Sue. Der Name des Windes heißt das erste Buch. Okay. Nee, aber ich müsste echt lange überlegen, was das letzte richtige Fantasy-Buch ist, was ich gelesen habe. Ob ich den Stempel drauf machen wollte. Zeitlang. Ich habe das auch bei, zum Beispiel, es gibt ja den russischen Autor von den Wächter der Nacht, Sergei Lukjanenko. Und den mag ich zum Beispiel, also ich habe die damals gelesen, als sie hier rauskam, erste Ausgabe, und fand die cool. Und die Reihe ist dann aber immer schlechter geworden. Und dann habe ich mir aber mal seinen früheren Kram angeguckt. Und da ist viel Sci-Fi dabei. Und ich finde, der ist Sci-Fi viel geiler als Fantasy. Könnte man jetzt überleiten zu, wie hältst du es mit Horror? Hab ich noch nie gelesen. Nie? Nie. Kein Lovecraft, kein Stephen King? Lovecraft war hier und da ein Geschichtchen, aber wirklich ganz wenig. Warum? Nie dran geraten. Okay. Das Interesse gehabt, den Band aufzuschlagen. Okay. Also da ist es ja auch so bei mir noch eine, irgendwann habe ich Lovecraft entdeckt, ich weiß nicht, wie alt ich war. Also da war ich schon älter, irgendwie 18 oder 17 oder so. Aber das war damals noch anders. Lovecraft war irgendwie noch lange nicht dieses allgegenwärtige Ding, wie es das heute war. Das war, du hast von Suhrkamp so dünne lila Bändchen bekommen. Ich habe hier eins liegen. Die gibt es auch heute noch. Aber das war alles. Also du hast, wenn du Glück hast, stand mal irgendwo im Buchladen eins. Und ich weiß noch, dass ich mein erstes bestellen musste. Weil die das nicht hatten. Ist nicht wie heute. Oder einfach mal zack. Und morgen wirft es dir in einen Briefkasten. Und davor hatte ich halt schon ein, zwei Sachen von King gelesen, aber das ist dann halt so das gewesen, was mich gar nicht mehr verlassen hat. Also sowohl Lovecraft als auch King, wobei ich glaube, dass der eine ohne den anderen halt auch schwerlich denkbar ist. Oder zumindest in dem Umfang. Der hätte sich ja auch tolle Bücher geschrieben, aber vielleicht ganz andere, wenn er vorher nie Lovecraft gelesen hätte oder wiederum Lovecraft nicht Poe gelesen hätte oder... Das lässt sich wahrscheinlich bis irgendwo zu den Griechen zurückverfolgen. Ja, ich habe Lovecraft zu wenig Geschichten gelesen. Und müsste ich eigentlich mal machen, weil ich würde ganz gerne Call of Cthulhu oder das Rollenspiel spielen. Oh ja, das ist eigentlich sowieso das beste Rollenspiel, das es gibt, finde ich. Also das ist das, was die allerbesten Charaktere in meiner Rollenspiellaufbahn hervorgebracht hat. Die geilsten Situationen und ja, ist einfach gut. Und Lovecraft hatte auch eine geile, oder zumindest, was heißt geile, der hatte jetzt keine aufregende Biografie, aber der ist biografisch interessant. Weil er so ein bisschen, Lovecraft hatte ein Leben wie Franz Kafka und war auch persönlichkeitsmäßig ein bisschen so. Ja, er hat auf jeden Fall unheimlich viel Angst gehabt, vor allem was neu so und anders war. Genie und Wahnsinn, das ist ja so ein schönes Klischee, also nicht, dass ich Lovecraft jetzt als Genie bezeichnen will, weil also literarisch ja, ist es manchmal echt sehr bemüht, was er macht und aber einfach diese Stimmung und dieses also diese, der Mensch alleine als Staubkorn im Kosmos und der Rest interessiert sich ein Scheißdreck für ihn, also dieses Existenzialistische auch. Das hat er halt das erste Mal in diesem Horrorbereich so eingebracht. Vorher war das ja alles noch eher brav. Da waren dann edle Vampire, die irgendwie einen gebissen haben oder so. Aber Lovecraft hat ganz andere Sachen aus der Kiste gezaubert, auch wenn er sie selten beschrieben hat. Da haben sich ja seine Zeitgenossen drüber lustig gemacht, dass immer, wenn es an eine Beschreibung ging, nannte er es unbeschreiblich. Aber ja, aber... Und überlegt. Aber dann beschreibt er es auch wieder, ne? Dass er das dann, ah ja, hier ein. Ein Tetraeder. Ein stumpfer rechter Winkel und sowas. Ja, klar. Aber man darf nicht vergessen, dass er halt, dass er das geschaffen hat. Ne? Also mit ein bisschen Poe und ein bisschen hier und da, aber diese. Das, und wenn man muss sich halt heute auch vor Augen führen, welchen Einfluss der immer noch hat. Erstmal ist Stephen King halt einer der meistverkauften Autoren aller Zeiten und wie ich eben schon mal gesagt habe, ohne Lovecraft kann ich mir den nur schwer vorstellen, aber auch die ganzen anderen Sachen, dass Lovecraft heute ein Household Name ist im Endeffekt, zumindest für Leute, die sich ein bisschen für Film, Spiele oder Ähnliches interessieren, also Popkultur im weitesten Sinne. Ja, dass er eine Herangehensweise an Horror praktisch pioniert im Alleingang. Dass Sachen, dass das Alien im Endeffekt ein Lovecraft-Film ist, ja, zum Beispiel. Allein Giga war besessen von Lovecraft, ja, der hat die Designs gemacht und auch die Geschichte im Endeffekt. Ne? Ein völlig geistloser Organismus, der nur frisst und sich ausbreitet und dich als Wirt nimmt und aus dir rauskommt und so. Also das sind schon so extrem Lovecraftsche Themen einfach. Und von da aus ist ja, ich meine, ist ja kaum wegzudenken heute einfach. Ne? Wenn du dir Guillermo del Toro anguckst, die ganzen Lovecraft-Anspielungen in Hellboy und dann das Projekt... Boy, der hatte eine Wachsfigur von Lovecraft und von Poe jeweils in seinem Lesezimmer. Ja. Und auch um ein bisschen SJW-Schelte loszuwerden, der wird ja auch immer wieder irgendwie in die rechte Ecke gestellt, ja, und dafür ausgeschimpft. Klar, der Mann war xenophob, auf jeden Fall. Ja, und er hat teilweise auch in seinen Büchern ziemlich krasse rassistische Schilderungen, so dass das Gewürm in den Städten und bla. Also, aber er ist ein Kind seiner Zeit und er ist ein Angsthase gewesen und ein Schisser und hat nicht nur Angst. Ein Kind seiner Zeit war er ja nicht wirklich, der war ja ein Kind. Ja, noch ein Kind eine Generation früher seiner Zeit, ja, du hast recht. Aber im Endeffekt hat er vor allem Schiss gehabt. Der hat sicher auch vor großen Hunden Schiss gehabt und vom Dunkeln. Und vor dem Monster unterm Bett. Ja, und mit genau der Fremdenfeindlichkeit hat sich dann auch gebessert, als er geheiratet hat und seine Frau ihn praktisch dazu gezwungen hat, dass er mit ihr in die Stadt zieht. Und dann ist er halt an andere Leute rangekommen. Ja, man wirft ihm ja auch den Antisemitismus vor, obwohl er eine Jüdin geheiratet hat und so weiter und so fort. Es ging ja so weit, dass die, dass irgendeine Büste, die es bei einer Preisverleihung gab, gegen einen anderen Pokal jetzt ersetzt wird irgendwie. Weil jetzt bla bla bla zu rechts. Ich meine, dann kannst du alle Autoren von vor, keine Ahnung, verbrennen einfach auch gleich, weil die sind dann alle zu rechts, weil halt ihre Zeit anders war. Ja. Es geht mir halt auf den Sack, weil das gehört bei Lovecraft, also der hat ja Horror und dann hat er aber auch noch diesen Tagebuch-Abenteuerroman. So ein bisschen vom Stil her. Und da gehört das im Prinzip dazu, so ein bisschen dieses koloniale Denken. Und mit, ja, wir sind hier die Zivilisation und so weiter. Das gehört da einfach zum Tonfall. Oh, im Chat werde ich auf Robert E. Howard und Co. hingewiesen. Klar, es gab auch Leute, die auch, aber den Weg ist also den Horrorweg und diese, sie haben ja hinterher von ihm abgeschrieben im Endeffekt, oder Howard und er haben auch Charaktere und Namen in den Geschichten eingebaut, die sie untereinander irgendwie ausgetauscht haben. Und hier werden lauter, und was ist mit dem, und was ist mit dem? William Gibson, Cyberpunk, super, großartig. Hat Neuromancer aber mein erstes Cyberpunk-Buch, aber ja, wir haben begrenzte Zeit und ich habe mir halt deswegen eine Auswahl heute hier hingelegt. Und wir werden sicher nicht jeden erwähnen. Auch Ted Williams, vorhin hätte ich noch irgendwie ein halbes Buch zu sagen können, aber... Neuromancer habe ich ihn abgebrochen, aber das werde ich wahrscheinlich doch nochmal durchziehen. Naja, ist schon... er hat Neuromancer auf einer Schreibmaschine geschrieben, Gibson. Überleg dir das mal. Und wie allein für diese Jules Verne-artige Voraussage unserer Zukunft muss ich ihm gratulieren, weil wir sind doch fast da. Also viel weiter muss nicht mehr. Ja, Gibson hat das Internet erfunden. Ja, im Endeffekt schon. Ja. Also, wenn für mich die formenden Dinger waren, da habe ich schon 100 Mal gesagt, Snow Crash von Neil Stephenson, das ist für meine Begriffe der beste Cyberpunk-Roman aller Zeiten ist. Ja. Und halt Neuromancer, das waren meine Einstiegsdrogen. Ja. Und Snow Crash mochte ich irgendwie, weil der Maßstab am Ende doch nicht so groß war. Was da passiert. Es ist eine relativ kurze Geschichte. Das mochte ich. Ja. Und Archäologie, ne? Snow Crash ist ja ziemlich abgefahren mit dem, was da an archäologischen Theorien plötzlich rausgeholt wird. Sau gut, ja. Mit Sprachkomplexität, die eigentlich sich in eine Sprache bewegt, aber die dann bei einem singularen Event dafür gesorgt hat, dass Menschen so programmiert sind, dass sich Sprachen auseinander bewegen. Aber da meinen sie Brain Hacking. Leider der letzte Stevenson, den ich gelesen habe, das war dieser T-Error oder Terror, wie auch immer. Der hat eine super interessante Geschichte, aber er schwafelt sich dann so ab einem Drittel so sehr einen zurecht. So viel Füllmaterial finde ich da drin. Das Buch müsste irgendwie 200, 300 Seiten kürzer sein. So wie Snow Crash, dann wäre es toll, aber ja. Ja, es gibt halt so Dinge, oder was sehe ich jetzt hier gerade? Der Schwarm von Schätzing. Das gibt halt so Dinge, okay, ist cool, hat Spaß gemacht, aber das Ende war scheiße. Hab ich keinen Bock darauf. Der Chris ist echt voll unterrepräsentiert in der Diskussion hier. Jetzt sag doch auch mal was zur Horrorliteratur. Der Chris, der kann nicht mitreden. Horrorliteratur? Ich habe das Wort von Witzorek nicht gelesen. Ganz, ganz ehrlich, ich habe die ersten 2 oder 3 Kräfte gelesen und es ist auch furchtbar. Kann man so schlecht. Die hat doch Abitur. Oh. Ich stelle mir das einfach wie so einen überlangen Schüleraufsatz vor und liege wahrscheinlich ja, so nicht ganz das, wenn daneben. Wenn du deine ganzen Punkte irgendwo von Jessica Valenti klaust und von Everyday Feminism und was der Geier nicht macht. Hätte einfach einer einen schlechten Tumblr-Post gemacht, wo die Hälfte von irgendwelchen Blogs kopiert ist und einfach abgedruckt in ein Buch. Das ist irgendwie heretisch. Sollte nicht sein. Ja. Aber ich bin halt irgendwann so von der Ecke weg, als ich Fight Club gelesen habe und dann so auf die Idee gekommen bin, Moment, was ist das denn für ein Genre? Fiction. Gibt's ja im Deutschen gar nicht. Und dann, wie ist das Science Fiction? Aber Moment, nee. Da konnte ich auch noch nicht so gut Englisch. Aber ich habe es dann auf Englisch gelesen, das erste Mal. Und keine Ahnung, das war für mich nochmal so ein bisschen eine Revolution von dem, wie ich Bücher angehe. Einfach der Schreibstil von dem Polanik, der halt sehr abgefahren ist. Der hat einen sehr hohen Anspruch einfach ans. Jetzt will ich nicht langweilen beim Lesen. Der trennt dich. Dem, wie er Sätze aufbaut, wirklich. Dass er halt einen Satz aufbaut und den halt harmlos anfangen lässt und dann am Ende kommt irgendwie ein Singer und das ist halt der Satz an sich schon genial. Ja, das Gegenstück dazu habe ich letztes Jahr gelesen. Ich habe auf Empfehlung hin Die Dämonen von Dostojewski gelesen. Das ist so ein Buch, wo du zur Mitte der Seite irgendwie merkst, dass du in einem Kettensatz drin bist, und nicht mehr weißt, was am Anfang war. Da habe ich geknabbert dran. Mona ist da noch ein Riesenwälzer, aber hat sich gelohnt am Ende auch. Aber ach du Scheiße. Also Entertainment ist was anderes. Nee, und der ist auch schreibtheoretisch einfach interessant, der Polanik. Ich habe dann, der hatte eine Website, The Cult. Hieß das Ding und da gab es praktisch einen Workshop, wo man sich anmelden konnte. Da habe ich mir dann mal eine Monatsmitgliedschaft genommen, um die Archive aus diesem Workshop anzugucken. Und da schreibt er dann halt am Anfang immer eine Kurzgeschichte und dann ein kurzes Essay, okay, worum geht es jetzt bei dieser Woche des Workshops? Und dann am Ende so ein paar Aufgaben. Und das war extrem interessant. Also wo dann zum Beispiel halt bei einem Ding war, okay, versucht, wenn ihr Bewegungen beschreibt, nicht stereotyp zu sein, nehmt nicht immer die gleichen Wörter. Und jetzt hier, was weiß ich, Aufgabe, macht den Fernseher an, macht den Ton aus und versucht die Bewegungen zu beschreiben, versucht Wörter zu finden, um die Bewegungen zu schreiben, die Leute machen, Gestik, Mimik und so weiter. Coole Idee. Oder ein anderes Ding war, dass er, da kann ich mich nicht mehr an die Aufgabe erinnern, nur noch an das Beispiel. Da hat er praktisch in einer Kurzgeschichte, es ging darum, es gibt ja den Satz Show, don't tell. Und das, den sollte man bei Büchern auch anwenden, wenn es möglich ist. Ein Adjektiv in der Regel nicht so aussagekräftig ist wie eine Handlung. Oder nicht so spannend. Mhm. Also Beispiel, und dann nimmt er ein Beispiel irgendwie so Highschool-Setting und einer hat halt irgendwie ein, er könnte jetzt sagen, ah, okay, er war heiß auf dieses Mädchen. Er fühlt sich von der angezogen oder so. Aber er bettet das dann halt ein, indem, ah ja, okay, sie wartet auf ihn vor seinem Locker, praktisch vor dem Klassenraum. Und als er an den Griff fasst, ist der noch heiß von ihrem Arsch. keine Ahnung, das ist halt super spannend. Also wer sich für Schreiben interessiert, dem würde ich empfehlen, zu versuchen, auf der Seite diese Workshop-Dateien rauszufinden. Ich habe die aber auch noch, glaube ich, irgendwie auf dem Computer. Ich habe die relativ aufwendig damals rauskopiert von der Website. Ja, das sind ja auch, das deckt sich mit dem, was King in dem Buch sagt, was ich hier noch liegen habe, das Leben und das Schreiben. Das ist ja so eine Mischung aus Biografie und wie macht er das eigentlich? Und er gibt auch so ein paar Tipps. Und das halt Klischees vermeiden, ja, dieses nicht das Schreiben, was du schon 100-mal gelesen hast. Ja. Und das muss ich auch sagen, Fight Club hat mich gut mitgenommen damals. So war eine gute. Ich hatte damals zwar schon den Film gesehen, aber das Buch, das hat einfach eine saugute Schlagzahl. So ähnlich wie das Trainspotting. Das ist auch so. Halt auch so schnell maschinengewehrmäßig. Der Trainspotting, das habe ich auch auf Englisch gelesen und dann ist das abgefahren, ey. Mhm. Das ist auf Schottisch geschrieben. Im Slang. Also ne, phonetisch. Oh Mann. Abgefahren, ey. Ich musste das praktisch mir selbst vorlesen, damit ich dann an dem, wie ich es ausspreche, erkennen konnte, welche Worte wirklich gemeint sind. Ja, aber das würde ich ja auch gerne. Das muss ich mir mal auf die Liste schreiben. Ich mag schottischen Akzent. Sehr abgefahren. Ja. Über Bücher, was schreiben, habe ich auch einige, aber leider noch kein Buch von mir selber, das ich irgendwem zum Lesen geben könnte. Das ist das Leiden des Möchtegern-Künstlers. Ja, genau. Ja, jeder ist ein paar Kurzgeschichten in der Schublade und so, aber nichts ist wirklich fertig. Und verdammt viele Leute wären gerne Autoren. Oh, lieber ja. Das in jedem steckt ein Buch, dann würde es auch bei den meisten bleiben. Ja, und dann, ja. Dann kommt der nächste King raus und ich weiß wieder ganz genau, so ein Scheiß wird dir niemals einfallen. Ja. So ein Hammer, solche, na. Also der Mann ist ja echt, der ist ja verrückt, was das Schreiben angeht. Echt. Also dieser Ausstoß ist. Gut, der ist aber auch schon fast, ich weiß nicht, ob du diese John Sinclair-Sachen und so weiter kennst, aus dieser deutschen Bastei-Heftchen. Moment mal bitte, ja. Nee, aber ich meine, King, der einfach nur, was der für ein Output hat, gehabt hat, zumindest teilweise. So von dem, was ich gesehen habe. Das ist dann schon ziemlich heftig. Ja, aber ich habe eigentlich fast alles hier stehen. Ne? War sehr extrem cool. Und der Typ, der sagt halt, dieser Jason Dark ist ja ein Künstlername, der hat halt überhaupt keine Star-Allüren oder so, dass er jetzt, der sieht sich gar nicht als einen großen Künstler, sondern der sagt, ja, ich bin kreativer Beamter. Ich setze mich morgens an meinen Schreibtisch und dann schreibe ich 100 Seiten für dieses Manuskript und irgendwie, ich glaube, es waren 100 Seiten am Tag, die er schreibt. Ja, aber so ist Onkel Steven nicht. Ganz sicherlich nicht. Aber das fand ich auch mal ein ganz, ganz interessantes Extrembeispiel. Na, ja, aber also ich kenne so Heftserien eigentlich nur, dass die von Teams geschrieben werden. Also das, ja, das ist nur. Aber also King, ich habe eigentlich alles hier stehen und ich habe eigentlich auch fast alles gelesen und ich habe nochmal nachgeguckt. Das letzte, was ich gelesen habe, war nicht, wie ich auf Twitter fälschlich gesagt habe, Mr. Mercedes, sondern Revival. Ja, dass das auch mal klargestellt ist. Und es gibt eigentlich kaum Bücher von ihm, die mich enttäuscht haben. Es gibt eigentlich keine Bücher, bei denen ich mich nicht unterhalten gefühlt habe. Und Ich habe einiges von ihm zwei- oder dreimal gelesen und das ist einfach, ich kann also, der Mann ist für mich wirklich einer der am wenigsten, also klar, er hat Kohle und alles, ja, aber trotzdem, er hat ja mal einen Preis gekriegt und hat dann da eine Rede gehalten darüber, dass so Leute wie er halt am Schmuddeltisch sitzen müssen. Ja. Und wenn man gerade sein Werk in letzter Zeit sich anguckt, zum Beispiel diesen Anschlag, wo ein Typ über eine völlig irre Konstruktion zurückreist in die Zeit von John F. Kennedy und den Anschlag verhindert. Das ist so ein gutes Buch und da steckt so viel Recherche drin und da steckt so viel Kommentar drin. Ne? Und das ist jedes zweite Buch von ihm. Viele sehen ihn ja immer noch so als diesen Lovecraft-Epigonen, als irgendwie Horrorschriftsteller, aber der ist da ja schon lange, lange drüber hinaus. Ne? Also auf IMDb, der am höchsten geratete Film, zumindest lange Zeit, ich weiß nicht, ob es jetzt gerade auch so ist, ist ja hier The Shawshank Redemption. Also Ja, die Verurteilten. solange ich das die Seite kenne, praktisch der Ja. Film am Und das ist ja keine, weder eine Horrorgeschichte noch eine Grusel-Geister-Irgendwas-Geschichte. Ja. Ist einfach eine fantastische Geschichte. Und kurz dahinter kommt The Green Mile. Ja. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes, aber ein fantastisch gutes Buch und ein richtig guter Film auch, was ja nicht bei allen King-Verfilmungen zutrifft. Ja. Über King-Verfilmungen könnte ich schon wieder einen eigenen Stream machen, wahrscheinlich. Ja, die sind ganz interessant. Da hatte ich jetzt erst eine Folge von Radiodrome drüber gehört, diese Film-Podcast. Die gibt es 1201beyond.com. Okay. Wenn jemand dahin möchte, da gibt es einen Promocode für Sexspielzeuge bei einer Sexspielzeug-Website. Wuhu. Nur für die, die interessiert sind. Naja, aber um nochmal zu dem Paulanik-Ding zurückzukommen mit Show Don't Tell, ich finde, da gibt es aber eine Ausnahme und das regt mich immer auf, wenn das verpatzt wird, und das sind Vorgeschichten. Backstory, und je länger die zurück ist, desto besser ist es, wenn sie Tell Don't Show ist, weil dann erzählst du eine Legende. Und da kannst du vage sein. Und dann bildet sich für den Zuschauer praktisch so ein Bild. Das ist irgendwie schön, weil es unstet ist und nicht wirklich klar. Und deswegen sind zum Beispiel die Star Wars-Episoden auf 1 bis 3, weil das halt so, okay, da sind coole Sachen angedeutet worden. Man denkt sich so eine coole Geschichte dazu aus eigentlich, aber dann plötzlich, dann ist das alles festgelegt. Das ist irgendwie blöder, als man sich ausgedacht hat. Und das ist ganz oft so. Ja, ich bin eh nicht so ein Fan von so einleitenden Flashbacks oder weiß nicht. Also ich mag das am liebsten, wie es King auch oft macht, wenn du nur irgendwie einen Songtitel über dem Kapitel stehen hast oder irgendwas so. Nur, und dann geht's los, das Buch. Und du wirst reingeworfen und musst dann am Ende, also musst dir die Vorgeschichte auch einfach zusammenpuzzeln. Ja, genau, das wird so langsam klar und du kriegst ein Gefühl für die Leute. Und sie sind aber, die Sache ist, wenn einer jetzt mächtig beschrieben wird, ist das in der Regel, jetzt in der Fantasy-Geschichte, ist das viel cooler, als wenn du halt dann eine Szene hast, wo halt irgendwas passiert und es ist halt im Maßstab doch nicht so viel krasser. Oh, hier fragt jemand nach dem dunklen Turm. Wer hat dir das erzählt, dass das meine Schwachstelle ist? Ha? Wer hat dir das erzählt? Vielleicht habe ich es auch schon erwähnt. Ja. Nee, bin ich nicht über den ersten Band hinausgekommen bisher. Und auch wenn du sagst, das ist das Meisterwerk, muss ich das leider trotzdem gestehen. Ich weiß nicht, warum das nicht an mich geht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich muss das noch lesen, bevor ich den Löffel abgebe. Das ist völlig klar. Aber ich probiere es auch immer wieder. Und dann muss ich halt wieder von vorne anfangen und dann. Hier wird sich hart gerechtfertigt, ey. Boah, ja, ist aber auch nötig, weil viele Leute sagen, das ist das Meisterwerk. Also meine Lieblinge, würde ich sagen, sind The Stand. Ja, The Stand und mein Ausreißer ist Schlaflos, Insomnia, das finden viele nicht so gut, aber das finde ich halt auch wieder wegen dem mythologischen Touch ziemlich geil. Ja, aber der Turm kommt sicher irgendwann noch. Lies den zweiten und gib danach auf. Ja, probiere ich. Also vielleicht sollte ich einfach mal mit dem zweiten anfangen und ich glaube, ich habe den ersten auch schon oft genug gelesen, um Teile der Handlung rekonstruieren zu können, gedanklich. Das war dieser Cowboy und der hat den Jungen dabei. Und sie, da ist irgendwo der schwarze Typ, der ist vorne weggelaufen. Ja, aber ich habe sogar mir eine Ausgabe der King Encyclopedia bestellt in Amerika, weil ich völlig wahnsinnig war. Und ich bestelle das Ding irgendwie aus dem Gebrauchtdings für 3,80 $ oder so. Und es kommt ein riesiger Plastiksack, in dem ein riesiges Buch drin ist. Da hat sich echt jemand die Mühe gemacht, so eine Bibel praktisch zu erstellen, aber die geht nur bis, keine Ahnung, 1990 oder so, aber wirklich penibelst aufgeführt, handelnde Personen, hast du nicht gesehen. Und ein Lexikon, ein Riesentrum. So mein Lieblingsstück momentan. Aber den großen Teil der Sammlung, weil hier vorhin ja auch die Diskussion drüber war, Bücher teuer und so. Ich habe immer King gelesen, aber ich habe selten mir wirklich auch Sachen gekauft oder ich habe sie dann wieder jemandem geliehen oder gegeben zum Lesen. Und dann habe ich das einfach auf Flohmärkten nachgeholt, weil King-Bücher liegen auf jedem Flohmarkt a dime a dozen. Und dann kaufst du halt gleich fünf und dann gibt es die für 3 € statt für fünf und so Sachen. Ja. Bücher, ganz ehrlich, ich muss halt auch das so sehen. Wie lange liest du an einem Buch? Wie viel Entertainment hast du aus diesem Buch? Das ist halt in der Regel überhaupt nicht vergleichbar mit irgendwie einem Kinobesuch oder so. Jetzt halt nur von, ne, wie viel Cent pro Minute. Und dann holt sie euch halt Secondhand, Amazon. Gibt's auch. Ja, oder es gibt ja auch Was ist mit den 90 Cent oder so? es gibt total oft auch diese Second-Hand-Läden vom Roten Kreuz, von der Kirche, die gibt es eigentlich überall. Und die Leute sind froh, wenn ihr ihnen die Bücher abnehmt. Und wir haben ja auch so ein, wie heißt der, ich weiß gar nicht, Sozialkaufhaus oder irgend sowas. Und das ist bei mir einen schönen Spaziergang in der Sonne entfernt. So Viertelstunde kann ich, wenn es Sommer ist, latsche ich rüber und dann gehe ich mit dem vollen Rucksack wieder nach Hause und habe da irgendwie 3 € gelassen. Da habe ich schon so schöne Bildbände für 1 € mitgenommen. Das ist echt auf jeden Fall eine Sache, wo man öfter mal nachgucken sollte, wenn man das in der Nähe hat. Chris, hast du noch eine Empfehlung irgendwie? Hast du noch was auf der Pfanne? Ja, ich überlege. Ich glaube, ich habe soweit alles gesagt, was ich zum Beispiel mal angefangen habe, was kein Non-Fiction ist, ist die satanischen Verse. Aber es liest sich ziemlich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, die habe ich selber nicht gelesen. Bin ich noch nicht weit gekommen. Aber Verstehe. hast du die Neuigkeit habt ihr alle vernommen über sein neues Buch, oder? Ja, es soll angeblich auch um Gamergate gehen, ja. Ja, Und um eine blauhaarige irgendwie Lügnerin oder so. Ach, ey, es wäre so geil, ich würde mich totlachen, wenn wir von einem Weltliteraten verewigt werden. Dann Ernsthaft, das Keck Prime, oder? das ist fast so gut, wie wenn Hitchens kommen würde und sagen würde, ja, hier, aber das geht ja leider nicht mehr. Aber es ist das Ja. nächstbeste. Hitchens Kram habe ich natürlich auch gelesen. Ist eigentlich auch Ja, scheiße. größtenteils ziemlich interessant, weil ja, er schreibt natürlich ziemlich, also ist eine große Auseinandersetzung in Textform quasi, selbst wenn er quasi Das ist das Schöne. nur über Sachverhalte spricht, das hat immer so ein bisschen, man hat halt immer so die argumentative Stimme von dem Mann im Kopf. Und deswegen schon alleine, also wenn einem sowas gefällt, Religionskritik. Ja, und wer mir ja eigentlich von den sogenannten neuen Atheisten der Liebste ist, ist Sam Harris. Also die Bücher von Sam Harris sind immer sehr, sehr interessante. Also er hat ja meistens so ein Thema, so ein kleines Buch über Lügen geschrieben, was auch sehr interessant ist, was man mal eben in 2 Stunden oder so durchlesen kann. Das ist nur so ein kleines Heft quasi. Oder sein auch so, nur so ein Heft über den freien Willen. Das hat ja auch zu vielen Diskussionen geführt mit teilweise auch Freunden von ihm, also wie Daniel Dennett und so, irgendwelchen Philosophen, die das dann so ein bisschen in Zweifel gezogen haben. Er ist ja Neurowissenschaftler, so als Neurologe halt seine neurologische Sicht. Dann, weil er quasi sagt, dass es sowas wie freien Willen quasi nicht gibt, sondern alles ist halt irgendwie nur das Resultat von irgendwelchen natürlichen Zuständen, auf die man halt keinen Einfluss nehmen kann. Und wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, wenn ich hätte mich jetzt nicht so verhalten wie irgendein Psychopath oder so, dann kann man das halt nicht sagen, weil wenn man diese Person wäre, dann hätte man sich halt auch so verhalten. Also alles, was an deren Natur irgendwie ist, führt ja dazu, dass sie sich quasi so verhalten können. Und niemand kann sich ja quasi anders verhalten, als es ihm möglich ist. Und das hat bei ihm natürlich auch wieder interessante Auswirkungen auf, dass er dann denkt, sagt so, ja, man müsste ja quasi, unter diesem Gesichtspunkt macht es eigentlich keinen Sinn, bestrafendes Strafrecht zu haben für solche Leute, die einfach pathologisch sind. Also es macht keinen Sinn, jemanden, der ein Psychopath ist, irgendwie Leid zuzufügen, so nach dem Motto, jetzt musst du büßen dafür, weil die Person kann sich ja sowieso nicht ändern. Und dass man die zwar wegsperren muss, um der Gesellschaft zu helfen, dass quasi diese Person nicht frei rumlaufen kann, ist klar, aber es macht quasi keinen Sinn, die jetzt dadurch leiden zu machen. Also man müsste dann quasi überlegen, ob es nicht auch reicht, wenn die quasi weggesperrt sind, aber halt eben ja, sich dann frei ausleben könnten im Gefängnis sozusagen. Und solche Dinge. Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Also die Sam Harris Bücher kann ich auch alle auf jeden Fall empfehlen. Das, was er über Religion geschrieben hat, ist sowieso großartig. Da haben sie ihn ja auch immer also viel so von, wer ist der Typ, der Glenn Greenwald und solchen Leuten, die haben ihm das ja vorgehalten, dass er in diesem Buch unter anderem halt sagt, dass es eventuell nötig wäre, einen atomaren Erstschlag gegen so einen Mullah-Staat zu machen, weil unter dem Gesichtspunkt, dass die halt eben, wenn sie jetzt an solche Waffen kommen würden und der Meinung sind, dass das Leben sowieso egal ist und man sich damit nur das Paradies verdienen muss, dann gibt es diese Mutual Assured Destruction ja nicht, so wie mit irgendwelchen weltlichen Regimen wie der Sowjetunion oder so. Und dass man das unter diesem Gesichtspunkt halt eben in Betracht ziehen müsste, dass man dann einen atomaren Erstschlag macht, um sich halt eben die Gefahr damit vom Leib zu halten, weil die anderen halt eben, wenn sie dann im Besitz so einer Waffe wären, wo sie quasi den jüngsten Tag mit herbeiführen könnten und die das wirklich für eine gute Idee halten, dass das so quasi die Welt untergeht, dann müsste man das halt in Betracht ziehen. Und das wird ihm halt vorgehalten, so nach dem Motto, oh, ultimative Islamophobie. Er sagt, wir müssen sofort eine Atombombe auf Saudi-Arabien schmeißen. Hat das sehr viel absichtlich falsch verstanden. Ja. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, der ist auch selbst dran schuld, die Hälfte der Zeit. Weil der redet halt so, der ist halt intellektuell, der redet halt so intellektuell daher, wenn er nicht mit Intellektuellen redet. Du musst so ein bisschen deine Sprache anpassen, wenn du mit jemandem redest, der einen anderen Sprachcode hat. Ach naja, ich würde schon sagen, dass sie ihn absichtlich falsch verstehen. Ich finde seine Texte eigentlich sehr zugänglich. Ich finde die eigentlich sehr zugänglich. Und also ich weiß nicht, ob die Übersetzungen gut sind, weil ich das nur auf Englisch gelesen habe. Aber im Vergleich zu den satanischen Versen ist es auf jeden Fall gute, für den Laien geschriebene, sehr leicht nachzuvollziehende Bücher. Aber ja, bei Hitchens würde ich auch noch sagen, da ist ja nicht nur der, wie hieß es, Gott ist nicht groß, wie Religion alles vergiftet, sein Buch über zu der Religionssache, der hat da ja nur eins geschrieben. Aber der hat viele extrem gute und kurze Abhandlungen gemacht. Eine über Henry Kissinger, die ist super, die legt halt da, dass Henry Kissinger ziemlich sicher solo, also fast solo für den Vietnamkrieg verantwortlich ist für die Bombensachen in Kambodscha und so weiter. Dann hat er eins über Mutter Teresa gemacht. Sehr interessant. Wo der halt auch, also die ganze Doppelzüngigkeit hinter Mutter Teresa aufdeckt. Und dass da halt diese Heiligensache und so weiter gemacht wurde mit ihr. Und er war ja vom Vatikan praktisch als der Advocatus Diaboli geladen, als ihre Heiligsprechung in Diskussion war. Er war praktisch der das erste Mal. Mittlerweile ist sie ja heilig gesprochen. Ja, ist sie. Also, aber war er damals. Was war noch? Ach ja, er hat eine Abhandlung über Bill Clinton. In der neueren Ausgabe auch ein Kapitel über Hillary Clinton drin ist, die sehr tief greift. Was war noch? Okay, Letters to a Young Contrarian ist ja schön, dass ich sehr mit dem kritischen Gedanken generell und halt mit dem kritischen Geisteszustand auseinandersetzt und wie wichtig das ist. Das habe ich auch gelesen, ja. Und was auch sehr gut ist von ihm, ist diese, also es ist eigentlich eine Sammlung, diese Mortality heißt es auf Englisch. Ja, das war sehr tief. Das sind die Essays, die er für die Vanity Fair geschrieben hat in seinen letzten Lebensmonaten. Ja, da ist er währenddessen gestorben praktisch und dann endet das nur noch mit seinen Notizen. Die auch noch ins Buch aufgenommen wurden. Und am Ende noch mit einem Nachwort von seiner Frau. Ach ja, und seine Autobiografie ist auch sehr interessant. Hitched 22. Ja, ich hab halt alles durch von dem. Ja, ich auch so ziemlich. Gibt auch gute Hörbücher, also God is Not Great und Hitch 22 hat er selbst gesprochen. Das ist sehr cool. Also das wertet immer auf, wenn es von Christopher Hitch gesprochen wird. Die Hälfte von YouTube ist ein Christopher Hitch Hörbuch. Nicht mal, ne? Ist schon krass. Also, ja, weil auf jeden Fall seine ganzen Talks, ich glaube, die sind alle so ziemlich veröffentlicht. Also ich glaube kaum, dass der Mann jemals irgendwo einen Talk gehalten hat, der mittlerweile nicht irgendwo bei YouTube hochgeladen ist. Naja, mich nerven dann die Titel, wenn die zu reißerisch werden, so mit, ja, he destroys the Christian oder sowas. Nee, Leute, sagt doch einfach Debatte von dann und dann der gegen den. Das geht mir dann auf den Sack. Ja, was ich auch ganz interessant fand. Von Lawrence Krauss, dieses Buch, wo er über den aktuellen Stand der Kosmologie, also wie halt das Universum höchstwahrscheinlich entstanden ist, wie was wir darüber wissen, woher wir das wissen und so. A Universe from Nothing heißt das. Da gibt es auch ganz gute Talks von ihm, die man sich bei YouTube angucken kann, wenn man das Buch nicht lesen will. Wo quasi auch schon so gut ziemlich alles erzählt wird. Aber ich habe halt damals das Buch gelesen, als es rausgekommen ist. Und dann weiß man auf jeden Fall ganz gut Bescheid. Das ist auch so ganz interessant, von wie Wissenschaft überhaupt so funktioniert. Also was man da so, was man quasi observieren kann und wie man dann daraus, was sie daraus für Schlüsse gezogen haben, ist halt ganz interessant, das mal so aufgearbeitet zu sehen, quasi im Nachhinein, weil bei vielen Leuten, gerade so Religiösen und so, ist immer irgendwie so heißt, ja, die Wissenschaft, das alles, die nehmen das ja auch nur an, das ist ja alles überhaupt nicht erwiesen und es ist nur eine Theorie und so weiter und so fort. So als ob das auch quasi alles Glauben wäre. Und wenn man so ein Buch auf jeden Fall mal gelesen hat, wo solche Entdeckungen genau ausgebreitet werden, dann merkt man halt, dass das schon Hand und Fuß hat. Ja. Ja, das gibt auch so ein paar wissenschaftliche Dinge, die Krauss gehört dazu, die ich mir anhören muss. Oder angucken, anlesen halt. Pinker zum Beispiel muss ich auch reingucken. Der hat auch Pinker. Interessante Sachen so über, wie man am besten schreibt und gute Sprache versus schlechte Sprache und so. Also jetzt so vom Stil gibt es ein paar ganz gute Videos bei YouTube, die man sich angucken kann. Bücher habe ich von denen noch nicht gelesen. Da gibt es ja auch gerade so ein bisschen Beef zwischen Steven Pinker und Sam Harris für darüber, ob jetzt Maschinen, wenn sie ein Bewusstsein hätten, ob das eine Gefahr für die Menschheit ist. Ja, das ist aber die nerdigste und bekloppteste und irgendwie eventualitätenreichste Diskussion, die ich mir vorstellen kann. Hat doch außerdem der Dings schon gemacht, der Cameron. Steven Pinker sagt halt, ist alles kein Problem, und Sam Harris meint halt so, nee, wir werden alle sterben. Ja, genau. Wir werden alle sterben, haben wir doch in Terminator gesehen. Nee, das geht wie in Her. Die KIs, die sagen einfach irgendwann, hey, wir brauchen euch nicht mehr, und dann fliegen sie weg ins Nichts. Ins Nichts vor allem. Ja, gut, ja, die müssen sich nicht mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, die KIs. Das ist okay. Die sind dann im Darknet und verwalten die Kinderpornos, wo sie niemand finden können. Die verbreiten Fake News und Hate Speech. Ja. Russische Tierfabriken. Ich habe gerade noch mal ein bisschen in dem Inhaltsverzeichnis von dem David and Goliath von Malcolm Gladwell geblättert, und da ist mir auch wieder eingefallen, so die Kernthese ist quasi auch ganz interessant, also das, was er da so herauskriegt, ist, dass wenn man jetzt so ein Diagramm macht, mit auf der einen Achse hat man quasi die Ressourcen und auf der anderen Achse hat man halt den Erfolg, den die Ressourcen dann bringen, dann gibt das immer so eine invertierte U-Kurve, meint Malcolm Gladwell. Also wenn du zum Beispiel, also je mehr Ressourcen du halt reinsteckst, hilft es halt, dass du auch einen besseren Erfolg hast, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Ab dem gewissen Grad wird es dann halt wieder schädlich. Also zum Beispiel, wenn du jetzt viel Geld hast, dann ist es halt einfacher, deine Kinder zu erziehen, weil du halt, die müssen halt nicht Hunger leiden und so, also wird das dann halt leichter, aber ab einem gewissen Grad kannst du dann halt nicht mehr sagen, so, nee, das gibt's jetzt nicht oder so, und kannst du halt nicht beibringen, so ein bisschen Verzicht zu üben und selber irgendwie auf Sachen hinzuarbeiten und so, und da wird es dann wieder schwieriger, sowas zu vermitteln. Und das ist halt so ein Beispiel, wo mit steigenden Ressourcen dann irgendwann der Erfolg wieder abfällt. Oder er beleuchtet auch so die Studien, die Beobachtungen, die man gemacht hat zu Klassenraumgröße zum Beispiel. Also es gibt halt, wenn du kleinere Klassenräume hast, ist es zwar erstmal besser für den Lernerfolg, aber ab einer gewissen Größe, da kippt das dann wieder, weil sich dann die Kinder irgendwie zu sehr beobachtet fühlen und so, hat diese eine Studie da irgendwie ergeben. Also da hat das dann wieder negative Auswirkungen. Und so gibt das halt immer so ein umgedrehtes U halt. Also es steigt erstmal und irgendwann fällt es dann wieder mit steigenden Ressourcen. Das hast du auch bei Kreativität. Also Mangel an Ressourcen fordert Kreativität praktisch. So, du brauchst ein gewisses Maß von Ressourcen, dass du was zum Beispiel bei einem Film, dass du einen Film verwirklichen kannst. Aber wenn du dann über diese Maße zu weit hinausgehst, dann wird das, dann passieren nicht wirklich extrem kreative Sachen in der Regel. Und am Ende hast du das Kino-Line-Up von letztem Jahr. Ja. Lauter aufgeblasener Scheißdreck. Zum Beispiel Der Weiße Hai ist ja so ein geiler Film, weil da alles schief gegangen ist und die überhaupt nicht machen konnten, was sie eigentlich machen wollten, und dann halt rumtricksen mussten. Und das Rumtricksen hat den Film halt genial gemacht. Ja, darüber habe ich mal gehört, dass dieser eine Spruch aus dem Film, wir brauchen ein größeres Boot, das soll irgendwie so ein Running Gag gewesen sein. Die ganze Zeit irgendwie meinten, so nach dem Motto, ja, wir brauchen ein größeres Boot, so kauft uns mal ein größeres Boot. Und der Spruch. Das hat er halt irgendwie improvisiert und die haben das halt drin gelassen. Das sind ja, aber eh die besten Sachen. Also. Er sollte nicht rückwärts gehen und halt still sein und dann halt seinen Dialog weitermachen oder so, aber dann macht er diesen Spruch. Nee, und das Problem war halt, denen war der Hai kaputt gegangen und da konnten sie den Hai halt nie zeigen. Die wollten eigentlich, dass der Film damit losgeht, dass der Hai praktisch von unten ein Boot nimmt und in der Luft zerreißt. Also wie irgendein Sci-Fi-Channel-Film von heutzutage. Ja, wenn du zu viele Ressourcen hast, gibt's Sharknado. Genau. Oh Gott. Ja gut, aber die haben ja kein Geld dahinter, die Filme. Die sind ja nur Trash. Hi. Ach der ja. Abel. Wir waren ja eigentlich fast fertig, ey. Jetzt kommst du hier noch. Jetzt auch ihr seid schon fertig. So aber nicht. Ich habe mich dann gewundert, warum ihr über Bücher nicht reden tut, sondern über Filme. So nicht. Hä, ja, es geht nur von einem Buch aus. Ihr wart schon fertig. Zu schade. Nein. Wir waren eigentlich mittendrin. Also ich habe hier noch Bücher liegen. Aber ich lasse dir als Neuankömmling natürlich auch gerne den Vortritt, wenn du... Oh. Die Eier auf den Tisch. Abel hat keinen Ton mehr. Ey, ey, ey. Technische Schwierigkeiten. Ich höre euch, Ina. Jetzt geht's. Was? Tut mir leid. Einmal mit Profis. Ich bin ein Bob. Ich war beim Hebammenkurs, deswegen bin ich später hier. Ach du Scheiße. Ja, ich kann jetzt eine Hebamme sein. Kriegt ihr eine männliche Hebamme oder was? Nee, weibliche. hast du Dings gesehen? Wie heißt die Serie? Fuck, mein Gehirn. Die in Norwegen spielt mit dem Mafioso, der nach Lilyhammer. Die haben doch auch eine männliche Hebamme und dann ist er da gar nicht mehr zufrieden, weil er halt Italiener ist. Was, männliche Hebamme? Ja, wobei, keine Ahnung, Hebamme ist halt auch nur ein Job. Also so. Möchtest du, dass da ein Mann da... Ich meine, das ist ja ein Profi, weißt du? Okay. Ich keine Ahnung, weißt du? Wie die Frauen in diesen Häusern, durch die man durchlaufen kann, das sind ja auch Profis. Ja. Die fassen einen ja auch da unten rum an. Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt Männlein oder Weiblein ist. Weißt du, wenn der Patient sich nicht unwohl fühlt, meine Güte. Also, weißt, aber meine Frau wollte eh eine Frau. Also keine Ahnung. Nee, aber ich muss in dem Moment nur an den saudi-arabischen Vater denken, der den Arzt, der sein Kind zur Welt gebracht hat, erschossen hat, weil der Arzt die Frau, der Frau geholfen hat, weil sie beinahe verblutet wäre. Vor ein paar Monaten in den Medien. Und dann, wenn ich dann über den Typen schimpf, dann kann ich ja dann nicht, weißt du? Ja. Das ist islamophob. Ja. Buchclub der kontrollierten Opposition, muss ich jetzt über Bücher sprechen. Ja, du hast ja jetzt sicher einiges zum Thema Kindererziehung, Kinderhaltung, Aufzucht, Hege, Pflege, Schlachtung, die Sachen gelesen, oder? Auf jeden Fall. Also, ich kann mich nur an nichts erinnern. Nee, über Kinder habe ich noch nicht so viel gelesen. Meine Frau liest zurzeit immer Psychologiebücher. Ich habe auch noch einen Stapel, den ich lesen muss. Aber darüber berichten, über den Inhalt kann ich noch nicht. Aber ein Buch, was ich vorschlagen wollen würde für alle Leute, die da draußen zuhören. The True Believer von Eric Hoffman. Das ist ein sehr gutes Buch über Massenbewegungen. Also was sozusagen jemanden ausmacht, einer Bewegung, wie sich dem Faschismus oder dem Marxismus anzuschließen. Das ist ein sehr gutes Buch. Es wurde in 16 geschrieben und das ist zwar selber mit sehr wenigen Quellen also ausgestattet, aber zu einem sehr großen Teil sind alles, was er da drin beschreibt, wird von späteren Studien zum überwiegendsten Anteil belegt. Und das Buch selber ist hervorragend, wenn du verstehen möchtest, warum Leute Marxismus toll finden oder Faschismus toll finden und was sozusagen die psychologischen Eigenschaften von Menschen sind, dass sie sich in einer Massenbewegung einfach anschließen, sich mitreißen lassen. Und das Lustige ist, es muss jetzt nicht direkt Marxismus sein, es kann auch ein kleinerer, guter, also Good Cause sein, warum die Leute sich irgendwie politisch betätigen. Und dieses Psychologieprofil ist dann interessant, bei Leuten zu entdecken. Also weißt du, sozusagen, wenn ich weiß nicht. Feminismus oder. Für politische Massenbewegungen oder auch zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, Fußballfans, Bayern-Fans? Sind das die gleichen Merkmale? Ja, auch. Also zum Teil auch. Also, oder so die deutsche Vereinsmeierei ja dann auch so ein bisschen. So ja, auch. Also die Vereinsmeierei, die wurde mal. Auf die wird direkt im Buch auch selber eingegangen, weil die mal mit einer politischen Absicht eingeführt worden ist oder gepusht worden ist. Also, wie ist da der Zusammenhang? Das möchte ich nicht verraten, weil ich muss einen Spannungsbogen aufbauen, damit sich die Leute das Buch auch wirklich angucken. Verdammt. Ja, aber das Buch ist fucking genial. Also Ich meine, Dwight Eisenhower hat das gelesen und hat es seinen Freunden weitergereicht. Und Eisenhower war jetzt schon einer, der jetzt nicht unbedingt so der Trottel war. Also. Ich warne Sie vor der Machtübernahme des militärisch-industriellen Komplexes, hat er gesagt. Und er hat genau. Recht gehabt. Und, ja. Traurig aber wahr. Nee, aber lest auf jeden Fall The True Believer. The True Believer ist Hammer. Also ich kann mir das schwer vorstellen, dass irgendjemand die Weltraumaffen mag und sich unser politisches Geschwätz anhört und dann das Buch nicht geil finden wird. Also ich, keine Ahnung, schreibt es in die Comments, wenn ihr es tatsächlich euch holt und lest und ihr es wirklich blöd finden würdet. Das wird mich echt überraschen. Also ich kenne niemanden, der das Buch nicht gemocht hat. Also du sagst, Eisenhower hat es gelesen. Von wann ist das? 1951 okay. Wurde es veröffentlicht. Es war halt, weißt du, man hat nach dem Zweiten Weltkrieg haben halt viele versucht, das zu erklären, ne? Wie funktioniert das mit Faschismus, wie funktioniert das mit Marxismus, also wieso lassen sich so viele Leute für eine Idee begeistern und hinreißen, die dann am Ende irgendwie schwachsinnig ist. Also ich meine, mit dem Faschismus, mit Nazitum in Deutschland, Adolf Hitler wollte deutsches Leben über alles andere Leben stellen, mit dem hervorragenden Ergebnis, dass noch nie so viele Deutsche gestorben sind. Also so völlig konträr zu was so das Ziel war. Und er tut halt sozusagen die psychologischen Themen analysieren, was Menschen gerne hätten, die sich so einer Bewegung anschließen, was das Profil ist, was in deinem Leben passieren muss, damit du diesem Propagandabild zunächst mal auf jeden Fall Glauben schenkst und dich mitreißen lässt. Und ja, ob du dir jetzt Occupy Wall Street, die Tea Party, die Vagina-Köpfe anguckst oder auch Trump, für all die Events ist das Buch irgendwie hilfreich, so ein bisschen Kontext zu haben, um einfach die menschliche Psyche dahinter zu verstehen, oder? Ja, einfach warum halt Menschen manchmal dumm und irrational sind und wie das sich auf Politik auswirkt. Also, ja. Habe ich noch ein tolles Buch. Meinungsmacht, daraus habe ich auch schon mal vorgelesen. In einem von unseren Streams, als wir war das Hart aber fair? Ja, es war, glaube ich, Hart aber fair, was wir gebasht haben. Und da habe ich vorgelesen, welche verschiedenen Pressezirkel es gibt. Also diese das Presse. War Maischberger mit Käse. Maischberger mit Käse, genau. Sehr wunderbarer Stream. Wir waren alle betrunken in dem Stream. Nee, aber das Buch, aus dem ich in dem Stream vorgelesen habe, ist Meinungsmacht. Und das ist so der Versuch von einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Lückenpresse, Erlügenpresse. Nee, und er geht halt in dem Buch drauf ein, ja, wie zum Beispiel halt die NATO in unseren Medien präsent ist und wie man wissenschaftlich Artikel analysiert, um dann wirklich auch ein Bias nachweisen zu können mit wissenschaftlichen Studien. Und das Buch an sich ist einfach ziemlich interessant, weil du einen Ausblick auf ja, so 2005 bis 2010 deutsche Medienlandschaft hast und da sehen kannst, was da alles im Argen liegt, sozusagen. Wo die Gesellschaft oder die Journalisten hinzulernen könnten, wie sie das Medium Journalismus nachhaltig verbessern könnten. Und man dann auch ganz genau sehen kann, welche Akteure jetzt vielleicht auch nicht ganz so viel Interesse an verbesserten Medien haben. Und man bekommt halt einen ganz guten Eindruck, warum die Presse manchmal einfach so fad schmeckt und so scheiße ist. Und warum, wenn man da nicht eine größere Bewegung hat, die wirklich auch an Journalismus reformieren möchte, die Presse halt so scheiße bleiben wird, wie sie jetzt zurzeit ist. Und auch nicht besser werden wird in absehbarer Zeit, wenn da nicht einfach ein stärkerer gesellschaftlicher Push ist. Jetzt nicht unbedingt in Form von Lügenpresse rufen, sondern halt wirklich sich um den Journalisten hinsetzen, denen die Hand halten und sagen, nein, du bist kein schlechter Mensch, aber deine Berichterstattung ist einfach grottenschlecht. Und ja, keine Ahnung. Also einen Journalisten so ein Callout zu machen und was an den Kopf zu werfen, ist ja auch immer schön, aber wenn man das Medium wirklich verbessern möchte, dann ist das ein längerer, steinigerer Weg. Und irgendwann müssen wir das mal machen, weil nichts wird von alleine besser. Nix. Ja, was habe ich hier noch liegen? Ich habe hier noch einen Klassiker, die zwei meistgelesenen Bücher von mir liegen und ein absolutes Kuriosum. Sucht euch was aus. Kuriosum. Oh, Kuriosum. Ich hoffe. Okay, das ist ein Vierbänder, den mir ein Freund zum Geburtstag geschenkt hat. Der war in der Buchhandlung und hat gesagt, er will was für seinen Kumpel, der liest so einen Scheiß wie Herr der Ringe und so. Und die haben ihm das in die Hand gedrückt. Ach, und er hat ihm noch was über Mythologie erzählt. Ja, genau. Und ich weiß nicht, ich danke bis heute dieser Bibliothekarin, Buchhändlerin, was auch immer, die ihm das empfohlen hat, weil das ist ein Buch, auf das ich sonst nie gekommen wäre. Das heißt, Der blaue Kammerherr ist von Wolf von Niebelschütz. Und das ist so eine Art nie gehobener deutscher Schatz, finde ich, weil der Mann hat das Buch 49 veröffentlicht. Und es ist eine Geschichte von einer Frau, die halt so ein Shakespeare-Setup, einer Frau, die halt Prinzessin ist und dies und das ist für ihre Zukunft geplant. Und dann gibt es aber diese, schreibt das in so einer unglaublich blumigen Art, das ist so ein bisschen wie Lovecraft. Ja. Also er hat halt da nach dem Krieg in einer Sprache geschrieben, die überhaupt nicht zeitgemäß war. Ich habe einfach mal random aufgeschlagen. Hier entfärbte sich die Prinzessin, während Juvara sie tiefsinnig anschaute. Und dennoch, sagte sie mühsam, schickt er sie und spielte abwesend mit dem Henkel der Mokka-Tasse, mir zu berichten, seit dem Duell, entgegnete er nach allseits gespanntem Schweigen, draußen hörte man Wagen rollen, genauer seit der Abreise, er sprach sehr stockend, hat ihn das Problem der Ehre bewegt, wenn nicht mehr verfolgt. Boulet versiert, er fühlte sich rot werden bei jedem Gedanken, jeder Erinnerung. Also extrem krasse Sprache, aber eine super, also ich musste in einem Rutsch durchlesen damals und habe es auch nochmal gelesen danach. Ich habe auch ein weiteres Buch von ihm mir gekauft, das heißt Die Kinder der Finsternis. Es ist eine ganz deutsche Art, so eine Romantik-Art von Fantasy, aber also mir hat es unheimlich gut gefallen, aber das ist auch wirklich einfach die Kombination bei mir. Ich habe das anderen Leuten geliehen und es hat keiner den ersten Band geschafft. Ich weiß nicht, warum mich das so fasziniert hat. Lustigerweise habe ich irgendwann während meiner Karriere im Einzelhandel für Hardware einen Kunden gehabt, auf dessen Rechnung stand von Niebelschütz. Also, und ich frage so, ob sie verwandt sind, und dann haben wir uns kurz über ihren, ich glaube, Urgroßonkel oder sowas unterhalten. Das fand ich total lustig. Schicklich. Also, wenn man so einen total abseitigen Autor hat, den kaum einer kennt, dann trifft man irgendwie die Nachkommen zufällig bei der Arbeit. Das ist aber auch ein krasser Zufall. Ja. Das ist aber auch ein abgefahrener Name. Ja, also deswegen habe ich halt gefragt, weil ich dachte, ey, den kannst du ja eigentlich nicht zweimal geben, oder? Ja. Aber ja, sicherlich nicht für jeden. Da ist die Kinder der Finsternis wahrscheinlich noch eingängiger. Das spielt in so einem Südfrankreich der Katara-Zeit, das aber nicht das reale Südfrankreich ist, sondern auch wieder so einen fantastischen Unterton hat. Also mal ganz andere Bücher aus Deutschland. Das bedauere ich ja heute. Also es kommt entweder so Fließbandware von diesen üblichen Verdächtigen wie Markus Heitz oder wie heißen diese ganzen Nasenbären, die zum Beispiel auch, ich habe auch nie die DSA-Romane gemocht, die fand ich auch schrecklich, da sind ja auch so einige Leute draus hervorgegangen wie Bernhard Hennen oder so, die ich auch alle nicht lesen kann. Aber mal sowas Leichtes. Deutsche Sachen sind immer entweder bleischwer oder kacke. Und Nebelschütz ist für mich eine der wenigen Ausnahmen. Und Mörs muss ich dann auch noch erwähnen. Mörs lese ich auch extrem gerne. Also die, wer die Sachen um Rumo und die Stadt der, wie heißen die Bücher? Ah, unglaublich. Kennt einer von euch die Höhlenwelt-Saga? Ja. Kenne ich. Kuppel empfohlen, das ist ja auch deutsche Fantasy und ziemlich abgefahren. Das ist auch nicht schlecht, hat auch eine längere Tradition. Also diese Höhlenwelt-Idee. Also gibt auch viele Abwandlungen davon, aber ist eigentlich ganz cool, das Buch. Ja, der Autor ist wohl gestorben, bevor er die Reihe zu Ende schreiben konnte, leider. Und aber das ist so ein Ding, das finde ich halt auch immer cool, wenn man ein Fantasy-Setting hat, was dann irgendwie plötzlich Sci-Fi-Elemente kriegt. Da gab es sogar ein ganz gutes Holbein-Buch, wo das passiert ist. Ah, es gibt keine ganz guten Holbein-Bücher. Wasch dich mit Weihwasser nach der Äußerung. Grauenhaft. Ey, ich habe die fast alle vergessen, aber so ein paar sind mir halt in Erinnerung geblieben. Das Erste, das Beste und das. Ich habe alle verschenkt, die ich je besessen habe. Ich habe ihn gepurcht. Ich habe die auch alle von meinem großen Bruder gekriegt. Nee. Höhlenwelt ist das Hebammenbuch, was Ewe nach Hause kriegt. Ja. Also ich war heute Opfer von matriarchaler Gewalt. Die Hebamme meinte, dass Männer nicht so viel leiden müssen wie Frauen, weil Männer keine Kinder bekommen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich leide auch sehr viel, wurde vom Matriarchat regelmäßig dazu verführt, zu viel Bier zu trinken, zu viel Werbung, weißt du, um Männer unten zu halten, das ist überall Bierwerbung und so viele Kater, wie ich schon hatte, das ist auch nicht einfach. Und dann meinte die aber, dass eine Geburt trotzdem schwerer ist. Ja. Alles Lüge. Apropos Frauenrechte, das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Was ich natürlich auch empfehlen kann, ist das Buch von Christina Hoff-Sommers, Who Stole Feminism. Ja, das ist super. Das ist auch sehr gut. Und was ich auch noch empfehlen kann, Stichwort Frauenrechte und generell sehr interessant, habe ich auch, glaube ich, schon ein paar Mal hier gesagt, die Autobiografie von Ayaan Hirsi Ali ist einfach wunderbar. Oh. Nicht nur, dass echt ein paar lustige Anekdoten dabei sind, wie zum Beispiel so den ersten Jungen, in den sie verliebt war, der ein Atheist war, was ihre Familie nicht wissen durfte und was sie sich selber, wo sie das erste Mal auch mitgekriegt hat, dass es überhaupt Leute gibt, die nicht an Gott glauben, fand ich sehr lustig. Und dann halt auch, wenn sie dann später beschreibt, als sie nach Europa gekommen ist, halt die europäische Gesellschaft im Vergleich zum Islam, ist natürlich so, diese Augen aus der Fremde da drauf schauen, bringt einem enorm viel. Also das mal so aus der Distanz zu sehen, und da hat man gleich ein ganz anderes Verständnis für so die eigene Gesellschaftsform und so. Also finde ich auf jeden Fall sehr gut. Meistens sollte man das echt in der Schule lesen, dieses Buch, weil da steckt so viel drin. Also diese ganze Scheiße, was wir hier machen, Geld ausgeben zum Demokratie fördern über irgendwelche AA-Stiftungen und so ein Zeug, könnte man sich meistens noch sparen. Einfach den Kindern dieses Buch in die Hand drücken, da ist alles drin. Wenn man Demokraten produzieren will, würde ich wirklich sagen, diese Autobiografie, auf Englisch heißt es Infidel, auf Deutsch heißt es, glaube ich, irgendwie Mein Leben, mein Irgendwas oder so, auf jeden Fall von Ayaan Hirsi Ali, die Autobiografie. Aber lesen, komm, lesen. Die Ayaan, die ist aber auch richtig krass. Also ich kann mal froh sein, wenn ich einfach nur halb so dicke Eier habe wie die Frau ohne Spaß. Also die ist schon einfach krass drauf. Also, die darf man nicht unter den Tisch fallen lassen bei der ganzen Atheismus-Sache, weil die sollte ja eigentlich, es gab ja diese Four Horsemen, also Dennett, Dawkins, Harris und Hitchens, in dieser Debatte, was heißt diese Diskussion, wo sie einfach alle vier am Tisch rumsitzen und halt mal so unter den Atheisten debattieren über Religion. Und da sollte sie der fünfte sein. Aber da kam irgendwie ein Termin dazwischen. Also die ist schon, eigentlich ist die ganz hohe Riege der Szene. Ja. Ja, es sind auch ein paar heftige Sachen dabei. Also zum Beispiel ihre Mutter war ja irgendwie, also sie hat eine ganz schöne Psychomacke und die hat sie einmal richtig heftig verprügelt. Und so ein religiöser Führer hat ihr mal den Schädel gebrochen an einer Stelle irgendwie, so doll hat er sie verprügelt. Und dann ist sie auch beschnitten worden, das wird da auch geschildert in dem Buch, wo übrigens ihre Großmutter und ihre Mutter das veranlasst haben in Abwesenheit des Vaters, der sich danach tierisch darüber aufgeregt hat. Also so viel zum Thema das böse Patriarchat, will, dass die Frauen beschnitten werden. Das ist, die setzen den Schmerz, der ihnen zugeführt wurde, irgendwie sehr gerne fort. Aber da hatte ich heute eine Diskussion über Twitter drüber, das darf man nicht Beschneidung nennen bei Frauen. Bei Frauen ist es Verstümmelung, bei Männern ist es Beschneidung. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Ja, da gibt es jetzt wieder, ja, das ging ja jetzt rum, irgendwelche Frauenorganisationen haben irgendwie hochgerechnet, dass es in Deutschland angeblich so und so viel tausend, also zweistellige tausend Anzahl von genital verstümmelten Frauen geben soll in Deutschland. Es gibt zwar überhaupt gar keine Anzeigen, deswegen, aber die meinen das jetzt. Ja, es wird jetzt ein bisschen ab, aber riecht mich auf jeden Fall auch tierisch auf, weil es gibt eigentlich keine Beweise dafür, die meinen irgendwie so, ja, wir haben jetzt irgendwelche Frauen aus irgendwelchen Ländern, wo das gang und gäbe ist hier in Deutschland, das sind so und so viele, also wird das ja wahrscheinlich die Anzahl von Beschneidungen sein in Deutschland. Die Dunkelziffer, mal wieder. Darüber regen sie sich tierisch auf, haben aber natürlich auch keine Lösung parat, was man machen könnte. Aber es ist mal wieder so ein, die Frauen haben es furchtbar. Oh mein Gott, alles ist grauenvoll für Frauen in Deutschland. Dunkelziffer ist sowieso so ein rassistisches Wort. Es bezieht sich immer auf Schwarz. Ja, theoretisch könnte man, ja, es ist sowieso halt heftig, ne? Also zu dem Punkten, alles. Wenn man sagen würde, so ja, hier in Deutschland wird so viel geklaut von Ausländern, sage ich jetzt einfach mal hochgerechnet. Das war ein Dunkelziffer. Dunkelziffer, ja, ja. Ja, Dunkelziffer ist halt immer so eine Aussage. Ja, das heißt von wegen, ja, das ist Rechtspopulismus oder so. Aber wenn man irgendwie sagt, so ja, wir haben diese ganz rückständigen Leute hier in diesem Land und die beschneiden sich alle, dann ist es einfach nur Frauenrechte. Ja. Aber dass das abgeht, ist, glaube ich, klar. Also, dass das passiert. Aber das, naja, man kann nicht aber, einfach so sagen. Aber nicht irgendwie 45.000 oder was sie da irgendwie meinen. Oder irgendwie so Kram. 45.000. Die entsprechenden Anzeigen gibt es halt nicht. Es gibt keine. Ja. Und solange, wie das so ist, weiß es halt keiner. Und vor allen Dingen, wenn du es vergleichst mit bei Männern, ist es noch nicht mal illegal. Ja. Weil da haben sie ja extra diese scheiß Ausnahme für gemacht, wo Frau Merkel gesagt hat, wir machen uns doch nicht lächerlich. Und außerdem hängt da ja die Industrie dran mit dem Baby-Kalamari, den sogenannten Baby-Kalamari. Das habe ich noch nie gehört. Vorhäute werden in Cremes verarbeitet, die man in der Beauty-Branche an Frauen verkauft, damit sie ihre Haut im Gesicht gut aufbearbeiten können. Ja, die andere Hälfte, die nicht in Backteig kommt und frittiert wird und dann tiefgefroren und in Supermärkten verkauft. Ja. Gehen wir jetzt in Alex Jones Territorium mit. Nee, aber das mit den Hautcare-Produkten, das stimmt sogar. Also das mit den Baby-Kalamari aus dem Supermarkt. Davon wüsste ich jetzt aber nichts. Ja, komm. Früher gab es nur normale Kalamari. Und irgendwann hat irgendein schlauer Geschäftsmann die Idee gehabt, guck mal, wenn man die mit Backteig und dann frittiert, dann sehen die doch aus wie Baby-Kalamari. Und dann haben sie das... Ja. Aber ich schmeiß mal noch ein weiteres Buch in die Runde. Das ist ein sehr schweres Buch und ich weiß nicht, wahrscheinlich will das gar niemand lesen, weil es eigentlich nur grausam ist zu lesen. Das heißt Menschenversuche, eine Anthologie von 1750 bis 2000. Oh. Und das ist ein wissenschaftliches Dokument, was Versuche am Menschen zusammenfasst, der halt in den letzten 250 Jahren durchgeführt worden sind. Also das Buch ist selber so gut wie gar nicht bebildert. Da sind keine schlimmen Bilder drin oder so, aber mich würde das wundern, wenn irgendjemand das einfach nur so durchliest, ohne jetzt irgendwie, ich weiß nicht, das auch mal weglegen zu müssen. Vielleicht irgendwie. Hast du das gelesen? Ja, das habe ich gelesen. Es ist vielleicht. Wirklich so viel medizinischer Kram auf irgendwelche Menschenversuche in KZs zurück, wie ganz gerne mal behauptet wird? Nee, die Versuche in den KZs, die waren eigentlich, also die medizinischen Informationen aus den Menschenversuchen in den Konzentrationslagern und in Todeslagern, die sind eigentlich gar nicht so aufschlussreich. Also da wurden ein paar Sachen erforscht, aber in Anbetracht dessen, wie viele Menschen man dort hat sterben lassen, auch in den Versuchen, sind die wissenschaftlichen Ergebnisse daraus eigentlich marginal. Bei mir in der Uni versuchen sie gerade zwei Hirnforscher von der Ehrendoktorliste zu streichen, weil halt rausgekommen ist, dass sie ihre umfangreiche Sammlung an Präparaten wahrscheinlich direkt von da mitgebracht haben, nämlich von ihren vorherigen Arbeiten an den aufgeschnittenen, Scheiben geschnitten und getrockneten Resten von den Gehirnen von KZ-Insassen. Also. Und das sind hohe Ehrendoktoren und die haben hier weiter geforscht, die haben in Frankfurt weiter geforscht, bis in die 60er Jahre. Ja. Wobei das doch aber gang und gäbe war. Ich meine, die Alliierten, die haben ja auch alle Ärzte, die talentiert waren, die irgendwie mit dem Nazi-Regime zu tun hatten, haben sie ja mit in die USA genommen und dort weiter forschen lassen. Und da hieß es dann, entweder du forschst oder du kommst halt doch noch nach Nürnberg. Und die meisten waren dann eher so, ich tue alle wissenschaftlichen Erkenntnisse mit euch teilen und ich forsche gerne für euch weiter. Deswegen sind ja die Amis auch zum Mond gekommen. Werner von Braun. Aber das Programm war halt viel, viel größer. Aber was die meisten Leute nicht wissen, also Menschenversuche tun sich nicht nur auf Konzentrationslager ausbreiten. Und wie gesagt, das Buch, das ist... Also USA in Südamerika abgezogen hat mit irgendwelchen Geschlechtskrankheiten oder was, die ja einfach so die Bevölkerung gebracht haben, um zu gucken, ob die Amis haben ihrer größten Plutoniumfabrik mal aufgemacht und geguckt, wie sich der Fallout verteilt und wie das den Leuten schadet. Das ist ja ein dünn besiedeltes Gebiet. Oder bei den ganzen Atombombentests, jede Nation hat irgendwie dafür gesorgt, dass Leute mal so nah dran waren, dass sie hinterher studieren konnten, was mit denen passiert. Ob das die Ureinwohner waren oder die eigenen Soldaten, egal. Ich meine, die Amis, die hatten ja auch ein Programm, wo es schwangeren Frauen Plutonium gespritzt haben, um dann zu gucken, wie sich das auswirkt auf die Frauen, das Kind, Krebsrate, Behindertenrate etc. Und ja, also man hat auch zum Beispiel Kriegsgefangenen hier Koreakrieg und Vietnamkrieg, da hat man ja sozusagen vom Westblock, vom Ostblock Kriegsgefangene gehabt und da hat man zum Teil bei manchen Kriegsgefangenen gesagt, wisst ihr was, die sind bestimmt gestorben, ihr könnt die behalten, wir behalten die und die von euch. Und dann hat man mit den Leuten auch Experimente gemacht. Und wie du auch schon meintest, Markus, mit der aktiv verstrahlen neben einer Atombombe, die Leute halt, ja, also da gab es in der Ukraine von der Sowjetunion ein Labor, wo alle Ärzte, die dort operiert haben oder mitgemacht haben, die haben sich entweder umgebracht, sind am Alkohol gestorben oder, ja, das war's. Mhm. Die Ärzte, die Versuche gemacht haben, nicht die Patienten, die wenigen überlebt haben, sondern die Ärzte, die Versuche durchgeführt haben, sind alle wahnsinnig geworden, haben sich alle umgebracht oder haben sich zu Tode gesoffen. Und halt, also ich fand das zum Teil interessant, dass du dann siehst, okay, der Mensch hat dann Vivisektion durchgeführt, so Operation am Leben, Menschen ohne Betäubung, Organe rausnehmen, gucken, was mit den Leuten passiert. Und es ist halt interessant, dass dann sozusagen die Ärzte, die das durchgeführt haben, dass das, was sie den anderen Menschen angetan haben, dass das halt einfach komplett deren Psyche ruiniert hat. Und dass die einfach die nicht mehr, ist irgendwann... die Psyche kaputt gegangen ist und die einfach die Schreie von den Menschen dauerhaft gehört haben. Weißt du, du operierst und operierst, hörst halt während deiner Arbeitszeit die Schreie und dann nach einer Weile bist du dann zu Hause und du hörst einfach dauernd die Schreie von den Opfern. Also von den Versuchen. Wenn du nicht von Anfang an Psychopath bist, dann macht dich das kaputt. Ja, also richtig krass. Und aber das Buch an sich, also es ist furchtbar und grausam zu lesen. Menschenversuche, eine Anthologie von 1750 bis 2000. Aber wenn die Leute immer sagen, so ja, das Leben ist furchtbar schlimm und wir sind unterdrückt im Westen und es ist alles furchtbar, einfach dieses Buch, lese einfach ein, zwei Kapitel. Ich glaube nicht, dass du Lust hast, es komplett zu lesen. Aber du liest ein, zwei Kapitel und du bist einfach dann nur so froh, dass es das. Bist halt gesund, du darfst arbeiten, ne? Weißt du, das reicht schon, weißt du, du brauchst gar nicht so viel mehr. Wenn du einfach. Das kommt direkt hinter Archipel Gulag. Ja. Was Jörg Petersen ein paar Mal erwähnt hat, was ich jetzt lesen muss, wo er auf eine ähnliche Weise die Sowjetunion und die kranken Sachen, die gemacht haben, auffädelt. Was auch interessant ist, ist Death in Life, die Gespräche mit den Überlebenden von Nagasaki und Hiroshima. Das ist auch ein sehr, sehr interessantes Buch. Also auch aus den 50ern. Der Begriff Brainwashing, der kommt von dem Psychologen, der die Gespräche auch mit den Hiroshima-Überlebenden durchgeführt hat. Der ist dann live. Aber ich meine nur so Bücher allgemein, wenn man irgendwie down im Leben ist oder denkt, dass man furchtbar ungerecht behandelt wird oder dass der Chef ein totales Arschloch ist, sich einfach eins von den Büchern holen und sich denken so, hey, da lese ich jetzt mal ein paar Kapitel und irgendwie merkt man, dass man vielleicht total zufrieden sein kann mit allem. So, weil man halt nichts mit diesen Büchern, also mit den Leuten aus den Büchern irgendwie gemeinsam hat. Also, mit allem, außer den ethischen Zuständen im Spielejournalismus. Ja, nee, der ist nicht akzeptabel, der Zustand. Ja. Nee, um das mal ein bisschen von diesem deprimierenden Thema irgendwie. Ja, nee, gerne. Deswegen, man kann halt, man muss keine Fiction, man muss keine Fantasy oder sowas oder Romane oder so lesen. Es gibt halt sau viele, sau spannende Bücher, die einfach nur über so Faktendinger sind. Sowas. Aber, mein Aber dazu wäre aber, dass ich Bücher genau lese, damit ich den Scheiß nicht mitkriegen muss. Also, ich kann mich ja in ein Buch wie in ein Computerspiel auch reinbegeben und weiß, dass ich da sozusagen beim Safe Space bin. Also, es kann mir nichts wirklich Gravierendes passieren, obwohl die Lektüre von Naked Lunch mich schon fertig gemacht hat. Aber im Grunde genommen kann da nicht so viel passieren. Und aber Naked Lunch ist cool. Ja, ja. Und dann, also, ich hole mir diese. Also, weil in gewisser Weise ist es ja dann auch eine Faszination für das Böse. Und das hole ich mir, glaube ich, lieber gespiegelt über einen literarischen Weg dann bei Lovecraft oder King oder irgendwo, wo ich das Böse besser greifen kann, weil ich das so dass sich da Leute zusammengefunden haben, um solche Dinge zu tun, ist allein für mich schon schwer vorzustellen. Und ich mag das dann echt lieber fiktional einfach. Ja. Mich vor der Welt gruseln. Oft genug sind ja Horrorromane auch verdeckte Kritik an Zuständen. Jemand hat im Chat vorhin den Sie leben von John Carpenter, ist jetzt wieder ein Film, aber er erwähnt sowas. Ne? Also das hat ja sehr oft die Funktion, dass du dich nicht nur gruseln sollst, sondern an manchen Stellen nochmal nachdenken. Carpenter kann ich sowieso jedem empfehlen. Die Filme, also Filme gibt es nicht mehr. Also die haben eine ganz eigene Art. Von der Musik her, der hat immer gemacht. Wir wollen ja immer einen Stream über Filme machen. Vielleicht müssen wir den mal projektieren. Aber Carpenter kommt da drin auf jeden Fall groß vor. Der hat ja auch King verfilmt, Christine. Ja, Christine ist das Einzige von ihm, was ich noch nicht gesehen habe. Alle anderen habe ich nicht gesehen. Kannst du dir mitnehmen nächsten Sonntag? Aber ansonsten auch noch historisch. Da habe ich allerdings nur ein Kapitel von gelesen. Das Buch heißt Das Zeitalter der Chirurgen. Oder Das Jahrhundert der Chirurgen. Das muss ich mal nachgucken, wie das hieß genau. Und das geht um den Boom in der Chirurgie, der nämlich kam, als als einem klar geworden ist, Moment, es gibt Keime. Vorher, bevor man wusste, dass es Keime gibt, konntest du nicht operieren ordentlich, weil sich natürlich immer alles entzündet hat. Dann sind die Leute dran verreckt in unglaublich krassen Raten. Und dann plötzlich konnte man halt, okay, Hände desinfizieren, Wunde desinfizieren, aufschneiden. Und plötzlich konnte man halt, plötzlich war der Körper so ein bisschen Neuland, was Operationen anging. Und dann kam jeder mit irgendwelchen kreativen Ideen, die völlig nach hinten losgegangen sind. Lass mich raten. Ja. Und meistens ging es um Penisvergrößerung, Brustvergrößerung und andere wichtige Dinge. Beispiel Leistenbruch. Ein Leistenbruch ist ja eine Sache, die unglaublich häufig passiert und die heutzutage kein Problem mehr ist. So häufigste Operation, die es gibt, ungefähr. Also ich weiß nicht, ob es die häufigste ist, aber so eine der häufigsten überhaupt. Krankenhaus kann man mit daran messen, wie viele Leistenbrüche da operiert werden. Das ist einfach so ein Maß. Das gibt schon immer das Problem. Es gibt Mumien aus Ägypten, die ein Leistenband haben. Weil früher, wenn das da rausgebrochen ist quasi, der Sack, der dann da durch den Muskel bricht, bei dem Leistenbruch, dann hat man den halt, okay, gut, hat den wieder reingestopft. Und dann ist er natürlich bald wieder rausgekommen. Und dann hat man sich halt ein Lederband praktisch um die Lende gemacht, damit dann nichts mehr rausbricht. Das Problem konnte man erst lösen, als die Chirurgie losging und man aufmachen konnte und gucken konnte, okay, was ist das Problem hier genau und wie machen wir das? Ja, okay, wir nähen das mit dem zusammen und dann ist das fest verschlossen, so ungefähr. Keine Ahnung, also über die Art von Geschichte, das Medizingeschichte ist super interessant. Oder zum Beispiel, das war, glaube ich, in den napoleonischen Kriegen, dass denen aufgefallen ist, dass die Wunden mit Pech ausbrennen nicht gut ist. Wisst ihr, wie denen das aufgefallen ist? Denen ist das Pech ausgegangen und plötzlich sind die Leute nicht mehr alle verreckt. Die Franzosen. Ja, das war sozusagen Pech gehabt. Oder Glück gehabt, dass man kein Pech gehabt hat. Bums. Ja, in dem David and Goliath Buch ist auch eine ganz interessante Medizingeschichte drin, nämlich von dem, der die Chemotherapie da Pionier für war, wie das in seinem Krebskrankenhaus irgendwie gelaufen ist, wo die da irgendwie erst versucht haben, die ganzen Leute irgendwie, also das war so Knochenmark-Krebs, glaube ich, erst irgendwie sie gedacht haben, so ja, wir bluten die jetzt irgendwie gesund oder so. Und was teilweise auch geholfen hat, aber halt eben nur für einen kurzen Zeitraum sind halt auch viele Leute dabei gestorben. Und der Typ hat irgendwie so eine richtig heftige Kindheit irgendwie gehabt und war so ein richtig skrupelloser Heini. Der kam dann irgendwie auf die glorreiche Idee, dass man den so richtigen Medikamenten übermaß da irgendwie halt die Chemiekeule richtig verpasst. Und das hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass diese Chemotherapie entwickelt wurde. Heilung durch Vergiftung. Ja gut, das macht ja die Homöopathie auch, ne? Außer dass sie nicht vergift. Ja, das stimmt. Das fand ich vorhin auch voll geil bei der Hebamme. Es gibt ja die Möglichkeit, aus der Nabelschnur das Blut einzugefrieren, weil da halt Stammzellen drin sind. Und dann erzählt mir die Hebamme irgendwas vom Pferd, wie toll Homöopathie ist, und dass aber das Einfrieren von Stammzellen total von Arsch ist. Wenn ich mir so, ja, weißt du, Homöopathie, das ist wichtig, Stammzellforschung, das ist total überbewertet und wer weiß denn schon, was überhaupt Stammzellen sind und weißt du. Such den anderen, sag jetzt nicht entlassen. Nein, ich sag das mit allem Respekt gegenüber allen Hebammen, die hart arbeiten, aber ich weiß nicht, ob das mit der Homöopathie halt auch einfach nur ein deutsches Phänomen ist. Das ist, keine Ahnung, das ist so ein, das kommt, glaube ich, aus dem, ich weiß gar nicht, Homöopathie, also die Geschichte ist auch voll bekloppt, wie Homöopathie entstanden ist. Der Typ, der sich das ausgedacht hat, war ein Engländer. Ja, und die haben dann irgendwie ja, das Zeug und das dann verdünnt und dann das auf den Karren gepackt und in die Stadt gefahren. Und dann hat es irgendwie funktioniert bei ein paar Leuten. Und dann, ah ja, das muss gewesen sein, weil der Karren so sehr geruckelt hat. Deswegen, schütteln ist ganz wichtig bei Homöopathie. Ja, total. Und ist das nicht auch so ein Ding, wo sie sich gesagt haben, so ja, das ist eine Alternative zu der bösen jüdischen Medizin? Ja. Boah. Würde mich nicht wundern. Aber das ist halt, Homöopathie ist so ein Ding, das ist so wie die Anti-Vaxxer. Du erwartest nicht, an welchen Stellen du an Homöopathie machen willst. Ja. An so Nüsse. Ich habe eben Nutten gesagt, aus Versehen, das ist untergegangen. An nicht Homöopathie-Nutten, sondern Homöopathie-Nüsse. Ziemlich wild, wie viele Krankenkassen das tatsächlich mitbezahlen, diesen Bullshit in Deutschland. Ja. Wobei das halt auch mit Placebo-Effekt viel zu tun hat. Ja, das ist aber cool, ja. Wenn du den Leuten ein Medikament gibst, das funktioniert, hast du auch einen Placebo-Effekt. Aber ich finde das eh generell krass. Also auch in meinem Bekanntenkreis, die eine Dame ist jetzt irgendwie Druidin. Der nächste interessiert sich zusammen mit seiner Freundin für Quantenheilung. Ach Gott. Da finde ich Druiden immer noch besser. Weil Druiden, die stelle ich mir immer so vor, die gehen in den Wald, sammeln Fliegenpilze, essen die, trippen den ganzen Tag, tanzen ums Feuer. Hast du den Terror-Druiden Druiden vergessen? Nein, beim Druidentum geht es nicht um Terror, da geht es um Pilze essen. Die haben den doch festgenommen. Ja, ich weiß doch. Kumpel von mir ist Wicker-Hexe. Ach Gott. Da haben wir uns jahrhundertelang Mühe gegeben mit Aufklärung, Renaissance, dem ganzen Scheißdreck. Und dann das, Astrologie, Esoterik. Ah, ich dreh durch. Es gibt halt Dinger, die da auch reingeschmissen werden, die man sich unter Umständen doch nochmal ordentlich angucken sollte, zum Beispiel Akupunktur. Nee, Akupunktur würde ich nicht unter Esoterik sehen. Also, das ist mir zu alt und zu... Das ist jetzt in den Kreisen, das ist das Problem. Und ja, dann wird das diskreditiert, was unter Umständen halt eine... Also, Solanum ist fort. Jetzt ist er dezent. Okay, weg von der Medizin. Terror, wir haben jetzt Terror. USA unfolding the future of the long war. Motivations, prospects and implications for the US Army. Das ist ein frei verfügbares Buch von 230 Seiten von der Rand Corporation, das ist ein Think Tank. Und das Buch ist am Anfang etwas trocken zu lesen, weil Abkürzungen drin vorkommen, die einfach scheiße sind, weil es aus dem Militärjargon der Amerikaner kommen. Aber dieses Buch, wenn man das gelesen hat, versteht man die Strategie der NATO, die sie im Mittleren Osten verfolgt und die sie im Kampf gegen den Terror verfolgt. Und wenn man die amerikanische Perspektive versteht, dann weiß man auch, was alle anderen NATO-Staaten machen. Also, okay, ich bin jetzt für 5 Sekunden rausgeflogen. Wie sind wir jetzt von Akupunktur zu NATO gekommen? Sorry. Ja, ich er hat gesagt, Schluss jetzt mit der Medizinhistorie. Okay. Du musst einfach die Welt pieksen. Nee, aber das Buch ist echt, wie soll ich sagen, das ist so einfach, wie du dich drum kümmerst, dass eine Terrororganisation regional bleibt. Was du machen musst, wenn eine Terrororganisation von regional zu international geht, wenn sie nur im Mittleren Osten unterwegs ist, wenn sie ein Lokalziel hat, wie zum Beispiel Palästina, oder wenn sie wie IS zwar auch auf dem Boden aktiv ist, aber halt im Prinzip her überregionale Ansprüche erhebt. Und das ist halt sozusagen ganz interessant, was einfach aus offizieller Seite versucht wird und wie man sich die Sachen erklärt und ja, was einfach das Verständnis dahinter ist. Und ich sehe schon im Chat, jeder will den Link haben. Der Link, der kommt in die Quelle. So, was ist das? Also wie hieß das? Unfolding the Future of the Long War von der Rand Corporation. Oh, okay. Und es sind halt 230 Seiten, das ist zum Teil echt langweilig zum Lesen, also echt langweilig, aber das ist halt also echt scheiß langweilig. Du stirbst da. Also ich, boah. So. Aber du merkst halt wirklich, wenn du das gelesen hast und dir anguckst, wie jetzt zum Beispiel die NATO sich in Bezug, oder NATO selber oder NATO-Länder sich in Bezug auf Libyen verhalten haben oder was in Syrien gemacht haben. Wenn du das Buch gelesen hast, dann weißt du in etwa, was sich die Leute dabei gedacht haben, warum sie wie auch immer gehandelt haben. Also, ja, die ganze, also der Krieg hat sich, Krieg an sich hat sich irgendwie revolutioniert im letzten Jahrhundert nochmal. Also ja, generell, also nicht nur im Mikrolevel, dass er sich von einem Armeenkrieg zu einem Einheitenkrieg verändert hat, sondern auch vom Makrolevel, dass es halt ein globaler Konflikt ist zwischen den Blöcken. Ja. Das ist ganz abgefahren. Ich meine, mit Russland, das ist ja auch immer lustig. Russland verwendet terroristische Strategien, dass sie einfach nur Rebellen ausbilden und dann sozusagen die Rebellen vorne stehen lassen im Donbass und dahinter mit ihrer Haubitze stehen. Die Rebellen sagen, guck mal, da und da haben die Ukraine ein paar Panzer stehen. Und dann tut halt mal kurz das russische Militär hier und da mal ein bisschen mit der Haubitze rumschießen, macht aber sonst nichts. Also weißt du, geht dann auch wieder mit der Haubitze hinter die Linien zurück und sagt so, lalala, wir wissen von nichts. Und, das ist natürlich genial, da bist du verlustfrei. Da gab es doch diese Geschichte mit der gehackten Version von einer russischen, nee, von der ukrainischen Artillerie-App praktisch. Ja. Die Russen gehackt haben, sodass die praktisch die Standorte des Geschützes verraten haben an die Artilleriestellungen von den Donbass-Leuten oder den Russen oder wem auch immer. Und die Ukraine hat auf die Art und Weise den größten Teil ihrer modernsten Artillerie verloren. Das ist ja Battlestar Galactica-mäßig. Nein, ich möchte keine vernetzten Computer in diesem Schiff. Aber wer kommt denn auf die Idee, bitte, eine App für seine, also da. Ich wollte gerade. Das ist halt wie WhatsApp, weißt du, da stehst da rum und sagst, guck mal, da vorne haben sie eine Stellung, dann machst du ein Foto und kannst Koordinaten eingeben, weißt du, und dann buch. Ganz ehrlich, selbst, wer auf die Idee gekommen ist, da eine App für zu machen, selbst schuld, Vollidioten, ganz ehrlich. Also wenn man eine Artillerie nicht per Hand bedienen kann, sondern sein iPhone dafür braucht. Ja, wir sollen auf Bücher zurückkommen, sagt der Chat. Ja, waren wir doch gerade. Aber das ist von ziemlich gut geschlagen. Ich kann das ja nicht lesen, was der Chat sagt. Ich bin Analphabet. Analphabet, ne? Ah. Ja, ich, was ich noch, Abenteuerromane. Also Jack London, Beethoven, Dracula ist ja so einer, Die Schatzinsel ist immer noch eins meiner Lieblingsbücher, seit bevor ich lesen kann. Das hat mir mein Vater, glaube ich, angefangen vorzulesen, da war ich 4 oder so. Und dann hat das mir mal auf Band gesprochen. Und das habe ich bis heute noch nicht gelesen. Ich habe es immer nur gehört, weil er es so toll vorgelesen hat, dass ich diese Tonbänder, die habe ich auch immer noch. Habe ich mittlerweile auch digitalisiert. Also das ist, da gibt es extrem viel tollen Kram. Und Jack London ist ja bekannt, also Wolfsblut, Ruf der Wildnis. Aber der hat halt extrem viele, extrem tolle Geschichten auch gemacht. Es gibt eins, das heißt Der Wahnsinn des John Harnett. Und das ist eine Kurzgeschichtensammlung im Prinzip von ihm. Und der war einfach super kreativ, was Kurzgeschichten angeht. Und Der Wahnsinn des John Harnett ist dann in diesem Buch nochmal eine Kurzgeschichte, wo irgendwie ein Typ sich in Spanien Stierkämpfe anguckt und dabei wahnsinnig wird. Und dann anfängt Leute niederzumetzeln. Und dann müssen sie ihn erstechen. Oder da gibt es eine Geschichte drin, die heißt Der Schatten und das Funkeln. Und das ist eine, ich glaube, das spielt in England. Und das ist wieder so ein bisschen 1900 oder 1880 mäßig. So alle sind noch ordentlich angezogen und so weiter und haben ihre Gehröcke und so weiter. Nice, Gehröcke. Ja, so Lovecraft-mäßig halt, so vom Setting. Frühes Lovecraft. Und da geht es dann im Prinzip um einen Typen, der halt so, der hat nicht wirklich tolle Eigenschaften oder so, das ist eher so ein Durchschnittstyp, aber der hat zwei Freunde, die beide absolute Überflieger sind und Supergenies. Und er ist halt mit beiden befreundet, aber diese beiden Freunde hassen sich, also seine Freunde. Also die hassen sich, wie man sie hassen kann, und sie sind halt die übelsten Rivalen und versuchen sich in allem zu übertrumpfen. Und das fängt halt damit an, dass sie irgendwie, ja, wer kann länger unter Wasser bleiben? Dann sind sie in irgendeinem See am Schwimmen und schwimmen ein paar Meter runter, halten sich an den Wurzeln von einem Baum fest und dann muss er halt irgendwie Erwachsene rufen, weil die da unten sich gegenseitig in die Augen starren und nicht loslassen wollen. Beide. Und sie würden ertrinken, wenn die, und dann müssen sie losgerissen werden. Und die eigentliche Geschichte davon ist dann, dass die eine Möglichkeit der Unsichtbarkeit finden, beide. Und sich darin halt zu versuchen zu übertrumpfen. Und der, aber sie haben halt beide eine Imperfektion. Der eine funkelt ein bisschen, wenn man da genau hinguckt. Und der andere ist zwar unsichtbar, aber er hat immer noch einen Schatten. Und ja, wenn er schlagen will. Und das, keine Ahnung, also Jack London kann ich empfehlen. Aber da muss ich auch mehr von denen. Extrem viel Kram. Und Beethoven ist auch so ein Abenteuerbuchschreiber gewesen. Ich glaube, der hieß auch gar nicht so, das war ein Alias. Ja, Klassik allgemein. Ich habe eben auch schon Mark Twain in den Chat geschrieben und der Chat hat auch einen ganzen Haufen Empfehlungen rausgehauen. Ja, Klassiker auf jeden Fall. Ich habe ja gesagt, ich habe ja auch noch welche liegen. Hm? Kann ich auch noch mal kurz durchgehen, bevor wir so langsam wahrscheinlich auch zum Ende finden. Ich habe hier noch Shogun liegen von James Clavell. Okay. Mein Einstieg in die Japan-Droge. Irgendwie als Kind gab es die Fernsehserie. Und damals gab es noch diese Miniserien, die mit Budget, also heute gibt es ja wieder so Sachen, aber... Aus der Fernsehserie kommt das doch mit ein Ast ist schwach, aber viele zusammen. Ja, genau. Aber ja, ich habe mir danach das Buch besorgt und habe das inzwischen halt echt total oft gelesen. Einfach eine tolle Geschichte, wer es nicht kennt, handelt von einem englischen Navigator namens John Blackthorne, der an der japanischen Küste Schiffbruch erleidet und dann durch Ränke und Wendungen zum Ratgeber des Anwärters auf den Titel des Shogun aufsteigt. Basiert auf einer wahren Geschichte. Ich habe auch ein Buch über den wahren John Blackthorne sozusagen. Ist natürlich ein fiktives Japan, die Namen sind geändert, aber es ist halt... die Zeit der bewaffneten Konflikte ums Shogunat. Und mir hat es halt einen Einstieg in die Kultur gegeben, einfach, und hat mich auch nicht mehr losgelassen, irgendwie, das Japanische. Shogun ist so eins der großen Dinger. Der Musashi ist ein anderes. Ja, naja, aber das ist ja nicht vergleichbar. Buch ist. Nee, ist nee, nicht? Nee, der Musashi ist... Nicht so gut? Das Buch, nein, der... Ach so, okay, es gibt vielleicht noch einen Roman, den du jetzt meinst. Roman. Ach so, okay, nee, den habe ich nicht gelesen. Ich dachte, du meinst jetzt hier das Buch der Fünf Ringe von Miyamoto Musashi. Nein. Es gibt einen Roman über die Lebensgeschichte von Miyamoto Musashi. Hm. Also das ist der stereotype Samurai. Der hat ja auch dieses, das ist ja ein Trainingsbuch schon fast. Das Buch der Fünf Ringe? Ja. Das war mir ein bisschen, das ist immer mein Problem mit diesen asiatischen Kampfkünsten. Die werden mir zu philosophisch. Das Buch der Fünf Ringe, wenn man das vergleicht mit Sun Tzu, Kunst des Krieges, übrigens auch tolles Buch, kann ich auch nur jedem empfehlen. Sun Tzu ist eine Anleitung, so führt man Krieg, das macht man nicht. So verarschst du deinen Gegner, so stellst du deine Armeen auf, beweg dich nie weit von deiner Hauptstadt weg, weil eine Armee unterwegs ist viel anstrengender zu managen als eine Armee, die in der Festung ist, lass den Gegner immer zu dir kommen und so Dinger. Das ist halt ein Manual, ein Strategie, also so ein Strategie-Guide für ein Computerspiel im Prinzip. Und das lässt sich lustiger, also bei Computerspielen funktioniert es halt auch zum Beispiel, wenn du Sun Tzu anwendest. In der Regel, also wenn die irgendwie Krieg darstellen. Aber Miyamoto Musashi, Buch der Fünf Ringe, ist total metaphysisch und philosophisch. Und ich konnte damit kaum was anfangen. Dieses muss geübt werden. Das ist der ungefähr am meisten wiederholte Satz in dem Buch. Ja, es ist ja, super trocken und man muss wirklich, also ich kann das auch nur in kleinen Dosen sowas. Ich kann so ein Buch nicht von vorne bis hinten einfach lesen. Das ist sowas, was ich ja da rumliegen habe und es immer mal wieder aufschlage. Ja, obwohl das ein relativ kurzes Buch ist eigentlich, aber das ist echt anstrengend. Sun Tzu konnte ich durchknacken an einem Tag einfach. Ja, gut, aber das Sun Tzu hat ja auch 60 Seiten oder so. Ja, aber wenn das jetzt super kompliziert also wenn, oder metaphysisch geschrieben wäre, wäre das was anderes. 60 Seiten an einem Tag. Wow, ja, aber ich meine nur, das ist ein altes Buch, das ist echt alt. Und normalerweise sind solche alten Bücher schwer verständlich und so weiter, aber das ist einfach der Typ, das war ein analytischer Denker, das glaubst du nicht. Und sowas wird aus, Mann, Format. Nein, nee, ich werde doch kein Arzt. Das ist doch versagt. Nein, Quatsch. Weil sonst wird nicht da. Auch so. Die Frage ist doch auch bei dem Buch, willst du jetzt 300 Seiten haben mit irgendwie ausgeführten Informationen, die du halt auch auf 30 Seiten unterbringen könntest. Und aber du musst halt die 30 Seiten schwerer verdauen und länger drüber nachdenken, bis du es raffst. Und ich bin eigentlich immer so die Person, die sagt, bitte kurz halten, Buch gut und knackig machen, anstatt mir noch darüber erzählen, dass du beim Kaffee trinken auf die Idee gekommen bist, warum du nicht von deiner Hauptstadt weg sollst. Also weißt du, so irgendwie so. Ja, genau, das ist, was war Shakespeare? Brevity is the soul of wit. Ja. Ich hatte auch noch ein Buch, das ist Out of America. Das ist von Keith Richburg. Das hat damals einen ziemlichen Backlash gegeben in den Vereinigten Staaten, als er das veröffentlicht hat. Out of America, a black man confronts Africa. Er geht halt da nach Afrika und reist halt herum und guckt sich an, was so in Afrika geht. Und er hat ziemlich einen Backlash für die Message von dem Buch bekommen, dass er im Grunde eigentlich davon erzählt, wie unfassbar gut man das hat, wenn man als Schwarzer in den USA lebt heute und nicht in Afrika. Was jetzt auch nicht unbedingt so weit hergeholt ist und man will ja damit dann auch nicht sagen, ja, zum Glück wart ihr mal. Also, weißt du, man will ja damit nicht sagen. Operation. Weißt du, das ist halt schon schwer zu sagen, weil halt so Sklaventum und so Sachen und dann sagen, zum Glück war ich mal versklavt, ist halt auch so eine Sache, aber wenn du das auf die heutige Zeit. Ja, die Leute leben, waren ja nicht versklavt, das ist ja das Argument. Ja, und aber halt sozusagen. Die Reise von Keys selber ist sozusagen einfach interessant, wie er das aus afroamerikanischer Sicht dann beschreibt, sozusagen, wie er dort in Afrika rumgammelt und seine Tour macht. Das ist ganz cool. So, also, ja. Ja. Hier liegt bei mir liegt noch Dune, der Wüstenplanet. Und Frank Herbert. Sollten Science-Fiction Interessierte kennen. Viele kennen den Film und mögen ihn nicht. Ich mag den Film sehr gern für seine Optik und für die Darsteller, die mitspielen. Verstehe aber auch, wenn Leute, die nichts. Also ich habe das Buch danach gelesen, aber ich habe den Film erst verstanden, als ich das Buch gelesen hatte. Aber ich finde Dune ist auch so ein Science-Fiction-Buch, was ich behaupten würde, auch Leuten schmeckt, die Science-Fiction gar nicht so wirklich lesen. Also das ist mir schwer vorstellbar, dass wenn du jetzt wirklich die Zeit hast, da jetzt 5-6 Stunden dran zu lesen, dass dir das Buch missfallen wird. Also das ist generell ein Tipp, den ich Leuten, die jetzt bei Sci-Fi sich davon eingeschüchtert fühlen, von dieser Nerdigkeit und von diesem Bekloppten, dass die sich die Klassiker angucken. Das ist dann halt sowas wie Dune, das ist dann sowas wie Heinlein oder irgendwelche, so, teilweise ist Lovecraft ja auch so ein bisschen Science-Fiction, so von der Idee her. Das sind halt so Dinger, die waren halt so, okay, hier, fürs gemeine Volk und man muss da jetzt nicht irgendwie, es gibt kein Techno-Babble in den alten Büchern, sondern das gibt's einfach, was weiß ich, in den Starship Troopers von Robert A. Heinlein. Auch große Empfehlung. Der Film ist super, und das Buch ist super und die sind auf vollkommen verschiedene Arten geil. Und da gibt es dann einfach diese Kampfanzüge und die sind einfach eine Realität in diesem Setting. Und Heinlein baut halt immer gesellschaftliche Modelle in seinen Science-Fiction-Settings. Und es ist halt ein Setting, es ist nicht das Thema. Dune muss ich auch lesen. Ich muss den Film leider abbrechen. Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr warum. Aber das ist halt lebt. Aber wegen Sting wahrscheinlich. Die Sache ist, dass beim Dune würde ich fast auch gar nicht, also das Science-Fiction ist Backdrop Das ist eigentlich ein Buch über Psychologie, über Religion, über Wahn, Messias. LSD. Du vergisst alles. LSD ist auch ein Thema in dem Buch. Zumindest habe ich das da reingelesen. Ich weiß nicht, wie das andere sehen. Aber hier ist seine Erleuchtungsbeschreibung. Also wenn er dann hier das Wurmwasser trinkt und dann wie er dann seine Vision hat, das liest sich schon wie so ein Fiebertraum. Aber auch dann die Nachfolger, die halt teilweise Äonen nach dieser Geschichte spielen und so. Das ist so ein komplexer Bogen, den er da gespannt hat. Ich habe jetzt keine der nach seinem Tod entstandenen Sachen gelesen, mit Absicht, weil ich irgendwie keinen Bock habe, dass jemand das so zweitverwertet, weil ich Angst habe, dass das auf meine Erfahrung mit den Originalbüchern abfärbt. Aber Dune lese ich alle paar Jahre mal wieder, weil auch eigentlich alle Bände, die ich habe, ich glaube 6 sind es, ne? Von Herbert. Ich weiß nicht, warum. 6 oder 7? Ja. Und als letztes liegt hier bei mir noch Die Braut des Prinzen. Das wollte ich nochmal erwähnen. Originalfassung The Princess Bride von William Goldman. Das ist halt nicht nur ein Buch mit einer tollen Geschichte und allem, sondern es ist vor allem auch eine Liebeserklärung an Bücher und an so eine alte Tradition des Geschichtenlesens. Und lustigerweise steht halt auch zum Beispiel Stephen King für mich so in dieser Tradition drin, dass man eine Geschichte um der Geschichte willen erzählt. Und nicht, weil es hip ist, nicht, weil es der 7. Teil einer erfolgreichen Serie ist oder weil man Spielzeuge dazu auf den Markt gebracht hat oder irgendeinen Scheißdreck, sondern Bücher, die halt geschrieben worden sind, weil derjenige ein gutes Buch schreiben wollte und eine geile Geschichte im Kopf hatte. Ja. Das ist auch ein gutes Argument dafür, dass Bücher nicht ideologisch sein müssen. Also es gibt so Heinleins, die halt gesellschaftliche Themen machen oder 1984, aber eine Geschichte, die einfach nur von einer Prinzessin und einem Helden handelt, die kann so gut sein. Mhm. Das Problem ist mit einer Ideologie, also Ideologie und Romanwelt passt auch gut zusammen, wenn es dir nicht einfach nur um Propaganda für deine Ideologie geht, dann funktioniert das auch. Du musst wenn du es durchdenkst. Ja, aber du darfst aber nicht sozusagen anfangen und sagen, ich muss jetzt Transgendertum großartig machen und deswegen schreibe ich ein Buch, sondern ich habe eine Geschichte und das passt da rein. Also das ist immer das, was ich mir bei den sozialen Gerechtigkeitskriegern immer so lustig finde. Wenn ihr glaubt, dass ihr irgendwo unterrepräsentiert seid wegen eurer hervorragenden Identität, freut euch ein zweites Arschloch, Alter. Irgendein Thema, was nicht beackert worden ist in der Romanwelt. Wow, dann habt ihr A, einen freien Spot, B, eine Geschichte, die euch selber interessiert und dann könntet ihr selber eine wunderbare, gute Geschichte drüber schreiben. Weil die besten Bücher sind die, die man schreibt, weil man sie sonst nirgendwo lesen kann, weil es die nicht gibt. Und dann wäre das eigentlich sozusagen die ideale Rezeptur, um einen Roman zu schreiben. Aber da halt die sozialen Gerechtigkeitskriege einfach nur knallharte True Believers sind, wie Eric Hoffer sagen würde, merkt man halt, dass da ein Haufen Schwachsinn rumkommt. Oder wie Hitchens sagen würde, oder ich glaube, er hat es auch von jemandem zitiert, the literal mind is constantly baffled by the ironic one. Und die sind einfach literally minded people. Ja. Die können ihre Ideologie von sich geben, aber sie sind unkreative, langweilige Menschen. Ja. Und das ist auch, das nervt mich halt auch so, mit diesem ständigen, die haben ja ihr eines heiliges Buch, Harry Potter, im Moment. Und das im Moment geht es ja wieder, also es war ja immer mal wieder in den letzten paar Jahren, dass da, oh, das hier ist wie Harry Potter, die hier sind wie die Todesser und so weiter. Da waren wir auch mit Gamergate, wir waren ja auch die Todesser. Und das nervt mich halt, weil Harry Potter ist kein politisches Buch. Warum mögen die Harry Potter? Solanum, du irrst dich da. Ich habe einen Tweet von J.K. Rowling die Tage kommentiert. Da hat sie gesagt, ja, die Leute irgendwie bla müssen verstehen, dass das ein Buch über den Fall eines autokratischen Herrschers ist. Ja, weißt du was? Und ich bleibe da bei Polanik. Sobald das Buch geschrieben ist, ist der Autor tot. Ja, ist aber... Leck mich am Arsch. Wenn die in dem Buch ideologisch hätte sein wollen, wäre das wesentlich langweiliger und wesentlich mehr auf die Nase. Und wenn ja, die Moment mal, aber wollen, dann redest du aber doch den Leuten, sorry, das Wort, die Tolkien irgendwie in die rechte Ecke schieben wollen. Ja, aber der Tolkien war auch rechtsradikal. Ohne den hätte es Nazi-Deutschland nie gegeben. Nee, aber es gibt doch die Leute, die sagen, halt, guck dir die Orks an, die sind dunkel und nicht so entwickelt und die Elben sind die arischen Blonden und so. Es gibt ja so Bekloppte. Das wäre ja dann auch legitim bei Tolkien. Der ist ja auch gefragt worden, weil er hat noch überlebt. Deswegen finde ich halt Death of the Autumn nicht so gut, weil Tolkien hat gesagt, nein, da ist nichts dahinter, ich habe eine Geschichte geschrieben. Ja. Und aber deswegen, also ich glaube, es ist eher der Aufgeblasenheit von heutigen Kreativen, also erfolgreichen heutigen Kreativen, und ich finde, die Rowling ist nicht gerade zu Recht erfolgreich. Also dem ist es geschuldet, dass sie dann anfangen, ihre eigenen Werke zu interpretieren. Ja, aber das ist halt auch, ja, keine Ahnung, die hält sich ein bisschen für zu wichtig, aber du findest in der Geschichte dich selbst wieder. Das läuft so bei Geschichten. Und Tolkien hat schon ziemlich viel von irgendwelchen Völkern und so weiter genommen, jetzt auch was die Sprachen angeht und so weiter. Und die Zwerge sind Juden. goldgierig. Als Tolkien seinem besten Kumpel die Geschichte das erste Mal vorgelesen hat, meinte der, wie schon wieder ein Elf? Was für ein Scheiß. Das war der erste Kommentar, der Tolkien zu seinem Skript gehört hat. Wie schon wieder ein Elf, was für ein Scheiß. Das ist irgendwie auch lustig. Persönlich die Übersetzung Elf auf Elb im Deutschen hat er wirklich overseen, dass das gemacht wird. Das fand er super. Ja, ist das im Deutschen noch? Ist das in der neuen Übersetzung noch so drin? Weil der Herr der Ringe ist ja mal richtig vergewaltigt worden. Diese Margaret Theroux, diese drei grünen Bände, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, das war diese klassische Ausgabe in einem Schuber von Klett Cotta, wo du die drei Bände reintun konntest. Das war von Margaret Theroux übersetzt. Und jetzt hat es jemand anders irgendwie Anfang der 2000er neu übersetzt. Um Gottes Willen. Ganz nur grauenhaft. Also da gab es dann auf einmal einen Kiosk im Auenland und so ein Blödsinn. Oh Gott. Also das ist die Hölle. Und dann eine Zeit lang waren auf eBay auch die Originalausgaben dann auf einmal richtig teuer. Konntest du schön Geld verdienen, wenn du dir nicht wie ich eh auf Englisch gekauft hast. Nee, aber das bei Harry Potter, wenn Harry Potter politisch hätte sein wollen und wirklich halt und ein gutes politisches Buch hätte sein wollen, dann hätten sie die Muggel zu einer echten Bedrohung machen müssen. Ja, aber du siehst doch, dass das ist ja noch nicht das erste Mal. Hermine ist schwarz und ja, bla, bla. Der ist schwul und die denkt sich ständig neue Sachen aus, um die Klientel bei der Stange zu halten. Ja, das ist eine Schwäche bei Autoren. Da muss man einfach sagen, hier, fick dich, das Buch ist geschrieben, lass deine Finger davon. Das ist genauso wie George Lucas, der im Nachhinein Star Wars nicht in Ruhe lassen konnte und immer noch... wir haben einfach nur zugesehen. Und, keine Ahnung, aber das hat der Polanyi gesagt und dann ein paar Jahre später hat er ein Buch geschrieben, also von dem habe ich auch viele gelesen, extrem, extrem coole Bücher dabei, irgendwie Damned, das ist eine Reise durch die Hölle, ganz abgefahren. Invisible Monsters, das ist im Stil eines Fashion-Magazins geschrieben. Also, ich weiß nicht, was ihr euch jetzt darunter vorstellt, aber es ist sehr abgefahren. Was weiß ich, dann gab es Diary, da geht es um Schmerz und wie Schmerz zu mehr Kreativität führt. Und dann gab es eins, das hieß Survivor. Das sollte eigentlich verfilmt werden. Aber da geht es um eine Flugzeugentführung und dann ist 9/11 passiert. Also eine der vielen Sachen, die wegen 9/11 gecancelt wurden. Weil, also da gibt es eine Riesenliste von Dingen. Und aber bei dem Buch haben die Leute das Ende nicht. Also das Ende, mit dem Ende konnte niemand was anfangen und dann musste er das Ende erklären und so, nein, das ist so und so, der ist gar nicht tot und irgendwie so, Das hat er alles auf die Blackbox gehört. Nee, der war auch zwischendurch aufs Klo gegangen und hat das auf den, und halt über irgendwelchen Kram hat er sich dann aus dem Arsch gezogen, der nicht wirklich im Buch stand. Das war etwas peinlich. Ich hätte auch noch ein Buch, Futility or the Wreck of the Titan, 1898, über ein Buch, also es ist ein Buch über ein Boot, ein riesengroßer Luxusdampfer, der ist halt Titan, also heißt der Luxusdampfer, und der rammt dann ein Eisberg und die ganzen Leute auf dem Schiff sterben halt. Und das Buch kam raus kurze Zeit bevor die Titanic das dann nicht geschafft hat und auch gesunken ist. 13 Jahre vorher erschienen. Ziemlich ja, nice Buch. Ja. Und eins hätte ich noch. Physische Geografie von Immanuel Kant. Kant schrieb, die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die gelben Indianer haben schon ein geringeres Talent. Die Neger sind weit tiefer. Und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften. Nein. Von wem war das? Von Luther? Nein, von Immanuel Kant. Wenn das nächste Mal euch jemand auf den kategorischen Imperativ anspricht, dann sprecht ihn einfach drauf an. Aha, an die amerikanischen Völkerschaften sind die Niedersten. Die sind ziemlich tief und die Indianer, oh mein Gott. Die Einzigen, die was geschissen bekommen, sind die Rasse der Weißen. Ja, ja. Kann er doch einmal pro Tag für einen Spaziergang sein Haus verlassen, irgendwie die letzten 60 Jahre seines Lebens oder wie alt er geworden ist. Ja. Also, nee, aber. Ja. Das ist halt Immanuel Kant. Aber der ist halt auch, was, 17. Jahrhundert, keine Ahnung, Alter. Da waren eh alle rassistisch, also alle. Mit allem. Ja. Ja, da war das einfach eine Realität. Ja, ich meine, da haben doch die Marokkaner, nee, die Algerier, keine Ahnung, die hatten irgendwie 2 Millionen Europäer als Sklaven gehalten und so. Jeder dachte, da jeder ist dir unterlegen und deswegen brauchst du Sklaven, ja, die halt irgendwie eine andere Farbe haben, weil es ist exotisch. Und dann könntest du sagen, guck mal, in meinem Haus arbeitet ein Sklave, der hat sogar eine andere Hautfarbe, ist das nicht cool? Das finde ich ja das Heißeste bei den Japanern, dass die Japaner... Die Japaner haben das sogar, haben das halt kulturell, dass sie die Kultur sind, also die am weitesten entwickelte, und das ist Selbstbewusstsein, nachdem sie im Zweiten Weltkrieg so auf den Arsch gekriegt haben und davor eigentlich auch nur. Ja, der Witz bei den Japanern ist ja noch, die waren ja auch absolut backwards, bis die Amis eine Seeblockade gemacht haben und sie eigentlich wirklich im Handumdrehen besiegt haben und dann durch diesen Sieg sozusagen erst die Industrialisierung nach Japan gekommen ist. Ja, ja, aber die haben ja so ein bisschen den Glauben, dass ihre Kultur trotzdem die beste ist. Auf jeden Fall. Das finde ich auch irgendwie geil, dass so ein Volk, was einfach zweimal historisch voll auf den Arsch gekriegt hat, dass die immer noch nicht in der Opfermentalität sind. Und nein, wir gucken mir den Ton an. Ja, ja, scheiße, wenn du seit 5000 Jahren von Vulkanen und Erdbeben verprügelt wirst, alle paar Minuten, und dann jemand irgendwie ständig die Hälfte von deiner Küste wegschwemmt, dann wächst du zusammen und verstehst, dass eine Gesellschaft nur existieren kann, wenn sie gewisse Regeln einhält. Und deswegen ist es so stabil. Ist meine persönliche Theorie, finde ich aber sehr schlüssig. Ja. Also das ist schon immer ein Land gewesen, das nicht das Einfachste war. Und abgeschlossen genug, um eine Gemeinschaft zu bilden, die verschworen genug war. Und das ist ja in allen anderen Ländern über Industrialisierung, Verstädterung und all das zerschlagen worden. Diese persönlichen Bande, die Gesellschaft ganz unten zusammengehalten hat. Du kanntest deine Nachbarn, du kanntest irgendwie die Leute und die und... Ja? Man hat sich gegrüßt und solche Sachen. Das ist alles weg. Und in Japan, die lassen das halt einfach nicht zu, dass das so verkommt wie bei uns. Ja. Naja, keine Ahnung. Also, was ich auf jeden Fall auch noch empfehlen kann, wo wir gerade schon in der Richtung waren, Schopenhauer ist auch zwar ein dickes Buch, so Welt als Wille und Vorstellung, aber hat mir auch ziemlich imponiert. Und jetzt besonders viel darüber Bescheid zu wissen. Und Nietzsche habe ich auch viel gelesen. Alles von Nietzsche. Nietzsche ist der Beste. Ich habe nicht mal Nietzsche. Boah. Nietzsche ist gut. Ich habe es mit Menschliches, allzu Menschliches versucht. Das war schon harter Tobak. Ja, gut, das ist auch nicht so gut. Toll. Aber so aus dem Zarathustra ein paar Sachen, also schon alleine zum Ende hin, wo die den Esel anbeten, weil er die ganze Zeit auf jedes Wort nur mit Ja antwortet, die meinen, dass er irgendwie ein Gott wäre oder so. Oder hier vom neuen Götzen, mein persönliches Lieblingsausschnitt aus dem Zarathustra, der sich ja mit dem Staat quasi beschäftigt, das ist was für die Endcaps unter uns, wo es dann irgendwie heißt, so alles, was der Staat hat, hat er gestohlen. Und, ja. Das ist doch ein Song von Tonsteine Scherben, oder? Keine Ahnung, ob die sich das da ich glaube nicht. Dass Nietzsche bei Tonsteine Scherben abgeguckt hat. Ja, ich glaube so herum eher nicht. Ja. Ja, auf jeden Fall von neuen Götzen halt eben, dass der Staat halt teilweise auch angebetet wird. Ne? Das ist ja das, was ich, also da geht es halt um den Staat in dem Teil von neuen Götzen. Und was war dieser andere Spruch da? Ah ja, genau, der Staat ist ein kaltes Untier. Das habe ich halt auch eher im Kopf so. Als immer, wenn es um diese ganze Sozialromantik und sowas geht und soziale Gerechtigkeit und ja, das regelt alles irgendwie die Gesellschaft und so weiter, dann denke ich mir halt eben, dass das kann halt auch in die andere Richtung ausschlagen. Ne? Und das schlägt das sogar regelmäßig in die andere Richtung genau, aus. Eigentlich ist es eine verträumte Vorstellung, dass es gut ist. Also. Ja, die Vorstellung, dass halt eben der Staat so das kalte Untier ist, halte ich für wesentlich passender als irgendwie das Mittel, um alle Probleme irgendwie zu lösen. Also gerade auch, wenn man das Buch Menschenversuche, die Anthologie gelesen hat, dann sieht man den Staat eher als Untier, als boshaftes, krankes Untier. Ja, aber auch wieder, weil zwischen dem Staat und dem Bürger so eine große Kluft ist. Ich sehe in dem, also die Verwaltungsgebiete, die wir haben, sind einfach zu groß. Am besten wären wahrscheinlich Kleinstaaten, die voneinander so abhängig sind, dass sie sich nicht die Fresse einschlagen können und sich gegenseitig mit den Dingen versorgen, aber halt vor allem auf das Wohl der Leute Rücksicht nehmen, die halt in einem gewissen Großraum oder so wohnen, weil du damit irgendwie eine direktere Einflussnahme zulässt. Ich weiß nicht, ich glaube, also das ist auch wieder Theorie von mir, aber ich glaube halt, dass diese Zerstörung der bisherigen, des Zusammenhalts einfach unter den Leuten, der direkten Verbindung. Ja, ich glaube, das hat es nicht wirklich gegeben und das wird es auch in Zukunft nicht geben. Und das gibt es, glaube ich, in Japan gibt es wahrscheinlich noch weniger mit weil ich meine, sowas wie MGTOW oder so kommt ja da auch noch her. Weil da ja alles irgendwie sprach nicht. Nicht sagen, dass das Beste aller denkbaren Dinge ist. Klar hat das Schattenseiten, Repression und so, keine Frage. Ja, ich nenne meine Lieblingsgesellschaftsform liebevoll Kommunismus im Sinne von die Gesellschaft basierend auf Kommunen und das deckt sich so ziemlich mit dem, was du gerade gesagt hast. Also dass halt nicht die große Regierung organisiert, sondern dass halt man sagt, okay, es gibt kleine Einheiten und die praktisch sorgen für sich selbst so viel das Sinn macht und dann die schließen sich zu etwas Größeren zusammen und die wieder zu etwas Größerem. Aber im Prinzip ist das ja auch das, was wir jetzt haben, nur dass halt die Leute nicht wirklich involviert sind auf der kleinsten Ebene. Ja, und wir halt irgendwie ständig in falsche Richtungen arbeiten. Ich weiß nicht. Ja, wobei das mit in falsche Richtungen arbeiten, da kann ich auch ein Buch empfehlen, Dictator's Handbook. Das ist ein ziemlich gutes Buch über Politik und wie Macht funktioniert, wie Macht aufgespalten wird. Und warum so oft so viele Staatsdiener so viel Scheiße machen. Und also warum Staaten manchmal sich so total daneben benehmen und so grandios scheitern. Also das Dictator's Handbook, das ist da ein ganz gutes Buch. Also dazu. Ansonsten, zu den Philosophen, weil jetzt ja so gerade der ganze Neuregel gesagt, bei Schopenhauer basiert doch teilweise auch der kritische Theoriekram drauf, oder? Der hat doch in der Zeitung. Nee, viel später. Nee, aber ich meine, also Nietzsche baut auf Schopenhauer auf, aber kritischer Theoriekram baut auf Marx auf. Und dann kommt direkt Hitler. Ja, nee, genau. Alte Frankfurter Schule baut das. Ist die Grundlage dafür. Aber ich meine einfach nur von dieser Denkweise. Wir gehen jetzt, wo die Philosophie abstrakter geworden ist praktisch. Aber na gut, ich habe Schopenhauer jetzt auch nicht gelesen. Ich kenne da nur so ein bisschen Cliff's Notes Kram. Ich wollte nur noch gut, dass du über Schopenhauer redest, wenn du ihn gar nicht gelesen hast. Wie kannst du denn? Aber ich wollte ihm nur noch mal entgegensetzen, lest die Sokratiker und lest die Vorsokratiker. Mehr braucht ihr nicht in der Philosophie. Mein Flug. Sehr gut entwickelt. Ja, genau. Ich lese mir den Menon durch und dann weiß ich, dass es manche Leute gibt, die einfach dazu geschaffen sind, Sklaven zu sein. Alles klar. Ja. Wir bringen deine eigene Lesung mit. By the way, Illuminatus, wenn wir schon bei Philosophie sind. Manche haben geschaffen, Sklaven zu sein. Es gibt eine Sklavenmentalität. Es gibt eine, ich möchte, dass jemand anders sich um mich kümmert und so weiter Mentalität. Wir haben den erfolgreichsten Niedriglohnsektor Europas. Ja, aber da müsst ihr The True Believer lesen, wenn es auch um Sklavenmentalität gibt, weil die gibt's und die kann man groß und die kann man klein halten. Und in The True Believer sieht man da so ein bisschen so, wie das in der Praxis und Theorie aussieht, also in Bezug auf Faschismus und Kommunismus. Also. Das ist halt der SJW-Kram. Die sehen sich immer als die Unterdrückten, sie sind immer die Sklaven. Ja, und sie brauchen einen starken Staat, der sich um sie kümmert. Die ihre eigene Macht und ihre eigene Entscheidungskraft. Nee, aber was ich noch empfehlen wollte, Illuminatus, Robert Anton Shea, hier Robert Anton Wilson, Illuminatus, nicht Illuminati, sondern Illuminatus. Sehr, sehr, sehr angenehme Bücher. Sehr viel Wahrheit sind da drin enthalten. Snort. Genau. Illuminati confirmed. Ja, also Illuminatus, ein richtig nices Buch. Als 75 ist es rausgekommen und es sind drei Teile, aber gibt es auch als eine Ausgabeversion. Und ja, also ich kann mir schwerlich vorstellen, dass wenn man das Buch liest, dass das nicht komplett Sinn macht, von vorne bis hinten. Weil es ist einfach gut. Ja. Ich hatte auch noch einen, den wollte ich eigentlich bei der Brautprinzessin nehmen, hatte ich aber kurz vergessen, weil zu dem Thema einfach nur einfache Geschichten erzählen. David Gemmell, das ist ein Fantasy-Autor. Und zwar sein erstes Buch, die Legende. Und das ist so der purste High-Fantasy-Hack-and-Slay, den man lesen kann. Aber das ist einfach spaßig. Ist einfach gut geschrieben und spannend. Also, und das erste Buch, da macht er ausschließlich das, wo er sich in den späteren Büchern ein bisschen von losgelöst hat, was er aber am besten macht, nämlich eine Belagerung beschreiben. Und das ist super. Und von dem gibt es auch ein Zitat, weil er war mal interviewt worden und er war halt ganz wehmütig, weil, ach, ich schreibe Geschichten über Helden und über Freundschaft und Ehre und man wirft mir immer vor, ich würde nur Hack and Slay Fantasy schreiben. Ja. Ja, und was ich auch noch empfehlen kann, ich habe es noch nicht ganz zu Ende gelesen, es gibt seit letztem Jahr, glaube ich, habe es auf jeden Fall letztes Jahr gekauft, vorhin ist der Name schon gefallen, eine neue Übersetzung von dem berühmt-berüchtigten Buch von Dr. Martin Luther mit dem Titel Von den Juden und ihren Lügen, erschienen im Alibri Verlag. Und wenn man wissen möchte, wie der Herr so gedacht hat, dann sollte man sich das mal durchlesen. Es ist auf jeden Fall kein dünnes Buch. Also, das ist ja immer so ein bisschen hängengestellt wird. Als wäre das so ein Randthema gewesen bei Herrn Luther. Nee, das war schon ziemlich zentral und was da so drin steht, ja, ist ziemlich interessant. Ich hatte irgendwann vor ein paar Wochen schon mal was draus zitiert, weil er ja den zum Beispiel auch zum Vorwurf macht, dass es dieses jüdische Sprichwort gibt, ich bedanke mich, dass ich nicht als Frau, dass ich als Mann geboren bin, quasi so nach dem Motto, wo Martin Luther quasi den Juden Misogynie vorwirft. Also, sehr zeitgemäß. Hey, Luther war vor seiner Zeit. Ja, in dem Fall schon, ja. Also, wenn sich das anguckt, dann wird einem, also was für ein Judenhass in der Kirche war, da wird einem klar, dass der Holocaust nicht von irgendwo her kam. Das war 1000 Jahre Vorarbeit. Genau, weil in diesem Buch, also es ist zwar kein Aufruf drin, die Juden umzubringen, aber andere Sachen halt eben schon, wie zum Beispiel, dass sie halt zur Zwangsarbeit verpflichtet werden sollen, dass ihre Synagogen verbrannt werden sollen, dem Erdboden gleichgemacht werden sollen und so. Also da steht schon vieles drin, was später die Nazis dann gemacht haben. Und, ja, wobei ja dieses mit der direkten Aufforderung, das ist ja auch immer so eine Sache. Du brauchst ja erstmal nur hier die Dehumanisierung und die Herabsetzung von einer Volksgruppe und der Rest, der kommt dann von alleine, also so mehr oder weniger. Also da würde ich den Chefideologen aus dem Kreml zitieren, Alexander Dugin, der auch immer bei Putin rumchillt, ein Genozid schlägt sich selber vor in Bezug auf die Ukraine. Okay. Vorschlägt, dass man einen Genozid an Ukrainern verübt, die gegen die russischen Herrschaftsansprüche in der Ukraine sind. A genocide suggests itself. Originalzitat von ihm. Aber kurze Frage noch, war der Luther da, war das vor oder nach der Bibelübersetzung? Nach was, wie, wo? Habe ich gerade nicht ganz verstanden. War das bevor oder nachdem er die Bibel aus dem Lateinischen übersetzt hat? Ich glaube danach. Also in seinen späteren dauerbesoffenen Jahren wahrscheinlich. Okay. Ja, hinter dem Tischreden von Luther, wo er dann auch irgendwas gesagt hat, wie war das, wenn man die Juden tauft, dann soll man ihnen einen Stein um den Hals hängen und sie in der Elbe ertrinken und sie taufen im Namen Abrahams oder irgendwelche Sprüche. Ja, der hatte viele Sprüche. Ich dachte ja, jetzt kommst du mit, wenn man die beim Essen rülpse und furze man, damit es einem gut schmecke. War das nicht ein chinesisches Sprichwort? Luther hat es auf jeden Fall auch gebracht. Oder, war das Luther, der gesagt hat, wer nicht im Bett gespeiset hat, weiß nicht, wie Krümel pieksen? Keine Ahnung. Dieses Jahr ist auf jeden Fall Reformationsjubiläum und deswegen. Ja, dann musst du den Leuten unbedingt die Suppe versalzen. Ja, muss ich, ja. Soll ich mal ein bisschen was vorlesen? Das sind niedere Beweggründe, Chris. Auf jeden Fall hat ja der. Das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, kann man sich bei YouTube angucken bzw. anhören, die Verteidigung von Julius Streicher bei den Nürnberger Prozessen, wo sie ihn fragen, was er denn bezwecken wollte mit, also hat er den Stürmer herausgegeben, dieses Propagandablatt. Ja. Und da sagt er ja dann quasi, dass es ja antisemitische Hetze in Deutschland schon lange gegeben hätte. Und dass man ja bei ihm auch ein Buch beschlagnahmt hat, nämlich genau dieses Buch von den Juden und ihren Lügen und von Dr. Martin Luther. Und dass der quasi, wenn er heute leben würde, also zu der Zeit von Herrn Streicher, dass er da auch auf der Anklagebank der Nürnberger Prozesse hätte sitzen müssen. Und das wird einem auf jeden Fall klar, wenn man dieses Buch mal gelesen hat. Also. Aber die Kirche hat ja auch die Schuld der Juden am Tod Jesu halt als Glaubensteil gehabt, also dieser Gottesmord. Und ich meine, keine Ahnung, Gottesmord, wenn dein Gott von... Das ist unsterblich, hä? Ja, aber weißt du, dieses Ding einfach so, die haben unseren Gott getötet, weißt du, keine Ahnung. Ja, vor allem, wenn die Religion doch darauf aufbaut, dass der Typ das freiwillig gemacht hat. Ja, also da spielen halt also warum es so ein Misstrauen gegenüber den Juden gibt, das ist eine ganz lange, ganz komplexe Geschichte. Und das ist nicht der Grund, das ist nur das ist ein Ding, was sie noch hinten dran gebaut haben. Wie geht der alte Spruch? Ich brauchte noch Brot und Butter, da traf ich im Laden Martin Luther. Was nicht weiter verwunderlich war, weil es ja ein Reformhaus war. Heb niemals ab vom Lücker ohne deinen Tacker. Oder beziehungsweise Luther war ja auch, schütt nicht das Kind mit dem Bade aus. Das kommt auch von Luther. Ja, aber das sollte man, Abel, das kannst du dir aufschreiben. Für die Ja, aber genau, das als erstes und dann Homöopathie und Stammzellen sind des Teufels. Und Homophobie. Homöopathie, ja. Das mache ich. Freut ihr schon auf den Tag, an dem sie aus dem Kindergarten kommt und Papa, ich habe jetzt ein neues Gender. Und dann sage ich, nein, du bist eine Shitlord-Dad. So geht es. Du bleibst Kampfhelikopter. Nee, dann setze ich mich mit dir hin und sage, na, du hast jetzt Kulturmarxismus gelernt und tun die klugen Menschen von den dummen Menschen unterscheiden, wenn sie die Sachen, die sie da gehört haben, einfach nachplappern. Also benutzt einen lieben Kopf. Nein, Quatsch, keine Ahnung, was weiß ich. Bei euch würde ich wahrscheinlich sowieso ein absolutes geistiger Überflieger mit denen gehen. Vielen Dank. Racehorse Theory, weißt du? Aber da muss was Gutes bei rumkommen. Kleine Frage. Wer von euch hat Karl May gelesen? Ich. Mhm. Ich nicht. Du nicht? Ich. Chris? Ich auch nicht, nee. Okay. Weil das, glaube ich, hat ich glaube, bei mir noch die Generation und danach war es das, glaube ich, mit Mai. Ich habe sogar Bücher gelesen, die nicht aus dem Winnetou-Universum stammen. So in dem, er hat ja auch Sachen über die französischen Kriege, irgendwie Napoleon und so. Das ist wirklich. Ja. Verrückter. Auch so einen echten, also wahnsinnig, was der an Menge geschafft hat. Unglaublich. Und da steht dann so ein Lovecraft gegenüber, wo es halt irgendwie nur so ein paar schmale Bänder gibt. Und weißt du, was ich bei Karl May auch am geilsten finde? Der hat im Prinzip, ich meine jetzt nicht nur die Filme, also die Filme sind auch schön, aber besuchen Sie Kroatien. der hat einen Trope praktisch gemacht, die es jetzt nur vorher in Mythen gab und in der Literatur noch nicht so richtig, nämlich legendäre Waffen. Im Zeitalter der Pistole. Und das finde ich so geil, weil da gab es ja immer, oh nein! Weil da gab es immer die Shootouts, die so in einem Stalemate sind und dann, scheiße, sie haben die Silberbüchse und den Henry-Stutzen, wir müssen uns zurückziehen. Wir können nicht bestehen gegen diese Waffen. Und das war halt irgendwie so Herr der Ringe, bevor es Herr der Ringe gab, finde ich so ein bisschen. Aber da sind wir dann irgendwie bei Joseph Campbell und dem Monomythos und dass wir eigentlich sowieso in allen Büchern nur eine Geschichte lesen, mehr oder weniger. Ja, also es gibt Bücher, die sind Monomythos-Geschichten und es gibt Bücher, die sind das nicht wirklich. Ja, das sind eigentlich alle. Es gibt da keine Ausnahmen. Eigentlich. Also der Monomythos, da gibt es noch ein paar weitere Theorien dazu, die ein Theorem bilden und alle Geschichten haben ein paar Elemente, wenn man die kennt, dann kann man fast jede Geschichte voraussagen. Also so vom Grundkonstrukt her. Also, aber ich will das nicht genau erklären, weil das viel in Sachen Roman lesen an Freude einem vielleicht auch nehmen kann. Also, deswegen schweige ich dazu. Das finde ich ein lustiger Gedanke, dass Glamdring und Orchrist und was weiß ich, nee, Henry Stutzen und Silberbüchse. Das ist ein Ding, dass dieses Cowboy-Indianer-mäßige, dass das in Deutschland so extrem ist, dass in Amerika ist das ja überhaupt nicht vergleichbar. Da redet man ja nicht wirklich über Indianer, so popkulturmäßig. Ja, schon so ein bisschen so. Ab und zu mal irgendwie, und es gibt die Washington Redskins oder was war das? Ja, aber das hat aber im Endeffekt keinen interessiert. Also das war auch so ein richtiges SJW-Ding. Da haben immer die Leute gefragt, irgendwelche Ureinwohner halt, ob die das stört, und die Mehrheit der Leute hat halt gesagt, nee, ist uns scheißegal. Ja. Also ist halt auch By the way, mir ist noch ein Buch eingefallen, was ziemlich nice ist. Edward Bernays Propaganda, die Kunst der Public Relations. Das war auch eins von den Büchern, was zum Beispiel Adolf Hitler inspiriert hat mit seiner Propaganda und auch Goebbels. Also, und ist aber generell sozusagen Urvater von der Public Relations. Willkommen bei den Weltraumaffen. Wollt ihr diesen großen Vorbildern nacheifern? Propaganda ein schlecht belegtes Wort war, oder? Ja, zu dem Zeitpunkt war Propaganda positiv belegt. Da war das so, Propaganda war so wie Nachrichten, nur halt mit einem fancy neuen Begriff sozusagen. Und er wird so als der Urvater der Public Relations gesehen. Und das ist halt interessant, weil ich meine, Propaganda oder Public Relations, die kannst du ja immer dazu verwenden, um Leute zu beeinflussen. Und ich finde es halt sozusagen interessant, die Bücher, die dann halt von amerikanischen Präsidenten oder von den Leuten in den Ersten Weltkriegen, Zweiter Weltkrieg, weißt, von Marxisten gelesen worden sind, nach denen sie sich stark gerichtet haben. Wenn du dann sozusagen so ein Buch in der Hand hast, was eigentlich in der Vergangenheit schon so viel Geschichte mitbewegt oder mit beeinflusst hat, das ist dann irgendwie, weißt du, ein Meilenstein von menschlicher Entwicklung. Also ich finde es halt, ja, Edward Bernays Propaganda ziemlich geil und ein ziemlich so historisch geschichtstragendes Buch. So. Also ein Buch jetzt von diesem Sprachaspekt, also wie sich die deutsche Sprache nach dem Dritten Reich verändert hat, wie das Dritte Reich Sprache kaputt gemacht hat, also Übermensch ist kaputt. Das kann man nicht mehr benutzen. Also das Dritte Reich hat damit Nietzsche einfach gefickt, die Philosophie. Nee. Weil das was anderes bedeutet hat eigentlich. Ja, eben. Aber sie haben das Wort genommen und das Wort ist kaputt im Deutschen. Da darf man halt nicht so sprachfetischistisch irgendwie unterwegs sein, zu sagen, ein Wort und wer hat es benutzt? Oh. Prinzipiell ja, aber da gibt es ein drüber, das heißt LTI, also Lingua Tertii Imperii, die Sprache des Dritten Reiches. Und da, das ist, glaube ich, ziemlich direkt nach dem Zweiten Weltkrieg hat er damit angefangen. Auch ein Jude, ein Überlebender von, ich weiß nicht, ob der im Holocaust war oder irgendwo sich verstecken konnte. Und der dröselt das halt auf. Also das ist halt so ein bisschen, wenn man Neonazi hat, die erkennt man allein schon am Sprachbild. Einfach nur, welche Sachen sie benutzen. Welche Redeformen. Jetzt nicht nur Wörter, sondern halt auch... weiß ich nicht. Also ich finde zum Beispiel ganz interessant mit diesem ganzen SJW-Kram, dass ja quasi dieses Nietzsche-Ding, es gibt ja auch diesen Spruch, an ihr Mitleid sind sie zugrunde gegangen, quasi von... Auch aus dem Zarathustra ist das. Und das passt auf jeden Fall gut zu diesem pathologischen, zu dieser pathologischen Empathie, die da teilweise haben, wenn sie irgendwie sagen, so ja, die ganzen Minderheiten und so weiter und so fort. Ja. Ja, wobei, also das SJW-Phänomen, das kann man nicht nur damit erklären. Ich glaube, das ist eine symbiotische Beziehung zwischen Extrem-Empathen und Extrem-Psychopathen. Das Ding ist halt, dass die SJWs werden Altruismus zerstören. Also wenn sich das einfach noch eine Weile so weiter verbreitet, ist einfach diese Abgestumpftheit von den Leuten so, ah komm, ist das jetzt wirklich eine Minderheit? Weißt, wenn du zum Beispiel Geld sammeln möchtest für einen guten Zweck oder sowas, das hat ja eh schon seit immer schon Probleme gehabt mit Geldveruntreuung. Aber du hast jetzt halt so SJW-Gesocks, die dann Geld einsammeln wollen, weil es keine Kinderbücher für Schwarze, mit schwarz angemalten Menschen in Deutschland gibt oder so eine Sache. Also, weißt du, und dann läuft da jemand rum und tut es halt auch als Good Cause ausgeben, etc., etc. Und du hast halt bei den durch die Intersektionalität so viele Themen, die du wannabe bearbeiten tust von eingebildeten Ungerechtigkeiten. Und ich denke halt, dass wir halt auch einen Peak Altruism durch die SJWs haben werden, weil die Leute einfach komplett keinen Bock mehr haben werden, irgendwem irgendwie zu helfen, weil du dir jedes Mal deinen Gedanken machen musst. Es ist nicht wieder so ein Faux-Wannabe sozialer Gerechtigkeitskrieger, der einfach nur rumfährt. Man muss auf jeden Fall ganz knallhart, aber wenn mir einer erzählt, irgendwie diese und jenes sind, das sind die Opfer irgendwie, für die muss man jetzt was machen, dann bin ich da auf jeden Fall schon sehr zynisch und sag dann erstmal so, ja, was, wie, wann, wo, warum, weil... Meine erste Frage ist dann immer so, ja, wie viele Leute sind bisher gestorben? So. Also das ist vielleicht grausam, aber so wie viele Menschen sterben dadurch früher oder wie viele sind schon tot? Das ist dann immer so eine ganz gute... Ja, selbst wenn die tot sind. Also das war auch dieses neue Syrien-Ding jetzt. mit diesen komischen, vulgären Analyse hat er jetzt auch ein Video drüber gemacht, über die tollen, diese Installation in Dresden mit den Bussen. Ja, Mann. Ja, Mann. Aber also zu Altruismus habe ich auch noch ein Buch. Warte. Ich habe das noch nicht gelesen, aber es war ein psychologisches Buch. Ich muss kurz nachgucken. Pathological Altruism. Genau, das war dieses Ding, was ich gerade falsch bezeichnet habe, als pathologische Empathie. Ja. Das meinte ich eigentlich. Und auf jeden Fall, ja, wenn die Leute jetzt mal so sagen, so, ja, Aleppo, voll furchtbar, was in Aleppo ist, ne, warum haben wir da nichts gemacht, so nach dem Motto, der Westen ist schuld. Wo ich mir immer gleich denke, auf welche Seite wollt ihr euch denn schlagen? Ne? Ja. Dann sagt das mal, weil ich weiß nämlich nicht. Das ist ja zum Beispiel das Problem mit Afghanistan, dass du im Grunde in den Bürgerkrieg eingegriffen hast und deswegen das Land immer noch so furchtbar und instabil ist, weil es einfach ein Bürgerkrieg war. Und in Syrien ist es halt auch ein Bürgerkrieg. Und im Grunde kannst du in einem Bürgerkrieg irgendwie Waffen an irgendeine Seite schicken, wo du glaubst, dass sie ganz in Ordnung sind. Aber im Grunde wird der Konflikt halt nur schlechter dadurch. Es gibt eine Studie, die halt die Bürgerkriege der letzten 50 Jahre auseinander nimmt. Und wo du halt feststellst, dass wenn du einfach gar nichts machst und einfach nur dem Sterben zuguckst, dass der Frieden ungefähr in derselben Zeitspanne eintritt, wie wenn du irgendwem hilfst. Und es ist halt grausam, das zu lesen, aber es ist halt so. Ja, aber das ist das Problem, wenn du Auslandspolitik ist, stille Post spielen. Da kannst du Glück haben. Manchmal ist der Weg kürzer oder du kannst Pech haben und der Weg ist ein bisschen länger. Und was dann dabei rauskommt, weiß kein Schwein. Ja, wortwörtlich. Das ist eine gute Metapher. Also, ja, eine sehr gute Metapher. Und das, da gibt es auch ein gutes Buch drüber. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, die Autorin. Ich habe das auch nicht gelesen. Ich habe es nur angelesen und dann verschenkt. Beziehungsweise ich habe es gekauft zum Verschenken und kurz vorher angelesen. Das heißt Dead Aid. Also tote Hilfe, direkt übersetzt. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Und da geht es um Entwicklungshilfe in Afrika. Ja, das ist das Lustige. Also Entwicklungshilfe, wenn du einem Land Entwicklungshilfe gibst und nicht dorthin kommst und sagst, ein Teil eurer Souveränität gebt ihr an uns ab, wenn wir die und die Reform innerhalb von eurem Staat wollen, macht ihr die oder verliert die Unterstützung. Wenn du nicht so dort reingehst, tust du im Grunde einfach nur Diktatoren unterstützen. Du tust die Zustände, die dazu geführt haben, sozusagen in Stein meißeln. Und im Grunde, wenn du nicht dort ankommst und als sozusagen Sachen verlangen kannst, dass sie geändert werden und die dann auch umgesetzt werden, ist das eigentlich das Furchtbarste, was du machen kannst, dass du Entwicklungshilfe an Leute gibst. Das hört sich zwar im ersten Moment widersinnig an, aber da gibt es wirklich einen Haufen Studien, richtig große Studien mit scheiß viel Daten, wo du halt einfach merkst, so hey, das ist zwar gut gemeint, aber das ist so selten gut gemacht, dass es halt A, extrem viel Vorbereitung braucht, überhaupt Entwicklungshilfe zu geben und B, wenn du nicht ein starkes Mitspracherecht dann in dem Staat hast, dann kannst du es gleich bleiben lassen, weil du niemandem helfen wirst, wenn du das tust. Ich fand das speziell interessant in Bezug auf Nordafrika und dass man ja jetzt sagt, wir können ja Entwicklungshilfe kürzen, wenn die Leute sich nicht mit uns an den Tisch setzen, zum Beispiel bei Abschiebung. Und dann fand ich das relativ lustig, dass viele geantwortet haben, ja, man kann doch nicht einfach die Entwicklungshilfe dann streichen. Da denke ich mir so, ja, das sagt man dann nur, wenn man keine Ahnung von Entwicklungshilfe hat. Und wie kommt dann die Person, die keine Ahnung davon hat, ins Fernsehen und redet über das Thema? Weil ich meine, nicht jeder muss was über Entwicklungshilfe wissen, aber wenn du nicht ein paar Sachen beachtest, dann machst du alles schlechter. Und viele Leute machen es öfters schlechter wie besser. Ich wurde getriggert, es tut mir leid, Thomas. Ja. Ich glaube, wir kommen mal langsam mal zum Ende. Das hast du bei biologischen Eingriffen, das bei militärischen Eingriffen. Das ist immer okay, es kann funktionieren, mit Glück, aber es funktioniert dann irgendwie doch nicht. Das, weil für die Gesellschaft muss ich irgendwie. Ich verstehe dich gar nicht mehr. Ja, du bist gerade sehr leise. Jetzt besser? Ja, aber ich würde auch mal sagen, wir kommen langsam mal zum Ende. Die Systemtheorie eingestiegen. Ja, ja, ist Leute, auch. Wir bedanken uns bei 3000 Abos und bleibt uns gewogen. Lest mehr Bücher. Lasst euch nicht gendern. Unsere Highlights packen wir noch in die Beschreibung, denke ich mal, in den nächsten Tagen. Ja, und seid uns nicht böse, wenn euer Lieblingsautor oder Lieblingsbuch oder auch wenn ihr es im Chat gepostet habt, jetzt nicht. Ihr habt ja jetzt schon gemerkt, wir finden auch so kein Ende. Und das Ding, schreibt uns doch mal die Bücher, die ihr geil findet, bitte in die Kommentare. Das wäre echt cool. Packt einfach mal ein paar Bücher in die Kommentare, wo ihr sagt, hey, die sind geil, die sollen andere Leute lesen. Das wäre eine Idee. Das gibt sicher eine schöne Liste. Kopiert einfach das ganze Buch in die Kommentare. Einfach Titel, einfach kurz, worum es geht und warum das geil ist. Also, was das irgendwie auszeichnet. Und Link, wo man es piratieren kann. Nee, Name zu einem Affiliate-Link. Nee, das führt alles auf unsere Patreon-Seite. Jeder Link hinter dem Buch. Ja, gehabt Sonntagabend, 18 Uhr. Ja, bis dann. Macht's gut. Schön mit Ö. Ciao.